Viele Gefühle sind unangenehm, aber Scham finde ich besonders unangenehm. Das hat ziemlich sicher etwas mit den Gründen, sich zu schämen, zu tun. Aber auch damit, auf unangenehme Weise exponiert zu werden und darüber keine Kontrolle zu haben. Man läuft rot an, das Herz rast, man hat einen Schweißausbruch. Man fühlt sich wie in einem Moment, in dem man gerade das nicht wollte, von einem grellen Scheinwerfer angestrahlt, als Einziger. Eine der Besonderheiten der Scham, so hat mir die lange Nacht vor Augen geführt, ist ihre doppelte Natur. Sie ist mit körperlichen Reaktionen verbunden, Erröten, Herzrasen etwa, die man sogar messen könnte, wenn man wollte. Aber ob, wofür und in welchem Maße wir uns schämen, das hängt ab von den sozialen Regeln, mit denen wir uns identifizieren. Natur und Kultur sind hier eng verschlungen. Und, so habe ich gelernt, Scham ist ein ungeheuer starkes Gefühl, ein großer Zuchtmeister, besitzt aber auch eine sozialrevolutionäre Kraft. Seien Sie gespannt auf Unsagbar peinlich, die lange Nacht über Scham von Andrea Rödig. Bei Deutschlandfunk Kultur beschäftigen sich im Rahmen einer Themenwoche einige Sendungen mit der Scham. Weitere Beiträge finden Sie zum Beispiel in unserem Philosophiemagazin Sein und Streit und bei den Zeitfragen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Alle langen Nächte der letzten Monate können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Ich frage mich gerade, ob es eigentlich was gab, wo ich mich für mich mal so richtig geschämt habe. Gab es bestimmt. Also tatsächlich, jetzt müsste ich wirklich mal überlegen. Das finde ich so interessant an der Scham. Sie ist etwas, was uns isoliert und womit jedenfalls ich nicht gut kommunizieren kann. Und in dem Moment, wo ich kommuniziere, reduziere ich es. Ich würde nicht wirklich erzählen, wofür ich mich geschämt habe. Das Blut schießt in den Kopf. Der ganze Körper wird heiß. Die Haut kribbelt. Das Herz rast. Ich möchte stöhnen, etwas zusammenpressen oder zerschlagen. Weglaufen, mich verstecken. Diese Enge, der Druck in der Brust. Der Atem wird flach, fast erstickt, während der Puls explodiert. Fühlt sich das an wie Angst? Oder wie Erregung? Oder wie jäh einschießende Trauer? Maßlos. Der Blick senkt sich, kein Augenkontakt möglich. Der Erdboden soll sich auftun, bitte. Auf der Stelle will ich verschwinden, sterben am liebsten. Denn überleben kann ich das nicht. Diese Schande, die Schmach, das wird niemals vergehen. Scham ist zähflüssig. Wie heißes Quecksilber schießt sie im Körper empor, von unten nach oben, blitzschnell. Und hat das blubbernde Gemisch erst einmal den ganzen Körper erfasst, sich in allen Adern ausgebreitet, dann bleibt es vorerst auch da. Es wird eine Zeit lang dauern, 1 bis 2 Tage mindestens, bis die Quecksilbersäule langsam zu sinken beginnt. Scham muss sich abbauen im Körper wie ein Gift. Nach 1, 2 Tagen wird es besser. Langsam zieht sie sich zurück. Aber wenn du daran rührst, dann ist sie sofort wieder da. Nicht ganz so schlimm wie beim ersten Mal vielleicht. Und je öfter du dich erinnerst, wird es ein bisschen erträglicher. Vielleicht. Oder du vergisst das Ereignis einfach. Weg ist es. Gar nicht gewesen. Dann kommt es viel später einmal wieder hoch. Oder nie. Geheimnis. Tabu. In den folgenden Stunden wird es um die Frage gehen, was Scham überhaupt ist. Warum fühlt sie sich so schrecklich an und wozu ist sie gut? Fühlen andere Gesellschaften anders? Aber das ist nur der Anfang. Die Scham muss die Seite wechseln, ist ein feministischer Slogan, der Missbrauchsprozess um Gisèle Pelicot wieder neue Aktualität gewonnen hat. In der zweiten Stunde dieser langen Nacht dreht sich alles um Sexualität und den Mechanismus der Abwehr und der Umkehr von Scham. Es ist ein grausamer Mechanismus, der aber, richtig eingesetzt, auch zur politischen Waffe werden kann. Unpolitisch ist Scham nämlich nie. Man kann über Scham aber auch lachen. Später einmal, wenn alles vorbei ist, dann lacht man über sich selbst. Oder über andere. Darum geht es in der dritten Stunde, die sich mit Scham auf der Bühne beschäftigt. Das Theater hilft, auszubrechen aus der Schockstarre und die Scham zu verwandeln. Im Lauf dieser Sendung sind auch viele persönliche Geschichten zu hören. Menschen berichten über peinliche Erlebnisse oder erzählen, welche Schamsituationen sie nie vergessen haben. Alle Befragten haben der Aufnahme zugestimmt, einige allerdings nur unter der Bedingung, dass ihre Stimmen nicht erkennbar sind. Daher erklingen einige wenige dieser Geschichten mit verstellter Tonlage. Schamerlebnisse zu teilen ist mutig und ein Geschenk. Das anzuhören ist nicht immer einfach, denn schließlich leiden wir als Zuhörende mit. Diese Sendung verlangt manchmal also starke Nerven und wird nicht immer harmlos sein. Das liegt in der Natur der Sache, denn Scham ist ein tief berührendes Thema und sie geht immer aufs Ganze. Ich würde vermuten, dass Scham bei mir mit eigenem Kontrollverlust zu tun hat. Und das, was ich erzählen kann, was mir wahnsinnig, wofür ich mich richtig geschämt habe, ist eine ganz banale Geschichte im Aufzug eines Hotels. Ich musste dringend aufs Klo und ich bin schon mit zusammengepressten Beinen in den Aufzug. Und der Aufzug, weil das Hotel ein bisschen älter war, war ein sehr langsamer Aufzug. Und bis ich oben in meinem Zimmer war, hatte ich mir in die Hosen gemacht. Und ich stand also in einer kleinen Lacke in dem Aufzug und konnte mir auch selber, weil in dem Aufzug war ein großer Spiegel, konnte mich auch noch selber anschauen und den nassen Flecken und den nassen Streifen auf meiner Hose. Ich habe mich so geschämt. Ich war als Kind Leistungsturnerin und plötzlich wurde die Sportstätte, der Ort geändert und ich konnte nicht mehr mit dem Fahrrad hinfahren. Und da hat mir eben öfters ein Bekannter dann mit nach Hause genommen und meinen Eltern war es immer ganz wichtig, dass ich mich dafür bedanke. Die ganze Autofahrt habe ich eigentlich im Kopf gehabt, du sagst jetzt dann Danke. Und habe aber genau gewusst, also ich dürfte so 13, 14 gewesen sein, dass mir das sehr schwer fällt. Also ich bin total oft aufgestiegen, ohne mich zu verabschieden und mich zu bedanken. Und diese Scham, also dieser Weg vom Auto bis zur Haustür war sehr schambehaftet. Und dann auch die Wiedertreffen mit dem Mann, der mich immer nach Hause gebracht hat. Scham ist ein körperliches Gefühl. Auch wenn sich schwer beschreiben lässt, was Scham genau ausmacht, ist unmittelbar klar, wenn sie eintritt. Ja, das ist sie. Heiß, aufgeregt und gleichzeitig erstickend. Man schrumpft zusammen und könnte zugleich platzen. Endlos ist die Fachliteratur und endlos sind die Definitionen. Scham als Bloßstellung, Scham als Ungehörigkeit, als Gefühl der Unangemessenheit, Scham als Erfahrung des sozialen Ausschlusses, der Ausgrenzung und Demütigung. Scham als Ausgeliefertsein. Scham als plötzliche Erkenntnis eines Irrtums. Scham als Krise der Identität. Scham als unfreiwillige Selbstpreisgabe. In jedem Fall ist Scham ein Phänomen zu hoher Sichtbarkeit. Das besagt auch die Wortherkunft. Scham, mittelhochdeutsch Schame, geht zurück auf einen indogermanischen Wortstamm kam, kem, was sich übersetzen lässt mit zudecken, verschleiern, verbergen. Verbergen und enthüllen, beides tut die Scham. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Eine der interessantesten Definitionen jenseits des Enthüllens, Verhüllens hat der Philosoph und Leibphänomenologe Hermann Schmitz gegeben. Es ist nicht die Entblößung selbst, sondern der Rückschlag einer Initiative, der die Scham wachruft. Die Schriften des in der Fachwelt lange Zeit wenig anerkannten Hermann Schmitz sind ein Geheimtipp für die genaue, manchmal auch skurrile Beschreibung von Körperphänomenen, wobei Hermann Schmitz zwischen Leib und Körper unterscheidet. Der Körper sei das begrenzte Ding, das von außen gesehen und betastet werden kann, der Leib dagegen, was wir spüren. Im Gegensatz zum Körper habe der Leib keine festen Grenzen, sei in manchen Körperregionen auch mehr oder weniger präsent, weshalb Hermann Schmitz von Leibesinseln spricht oder dem Leib als einem Gewoge verschwommener Inseln. Durchzogen sei der Leib von den entgegengesetzten Impulsen der Engung und der Weitung. Mit ihnen leben wir wie mit dem Herzschlag, meint Hermann Schmitz. Beim Einatmen etwa weiten wir uns, beim Ausatmen tritt Engung ein. Auch Gefühle lassen sich so beschreiben. Angst und Schmerz erfahren wir als engend, Freude oder Stolz als weitend. Wir kennen die vor Stolz geschwellte Brust. Viele Gefühle zeigen Übergänge von Anschwellen in Abschwellen, etwa Zorn oder Sorge. Die Scham nun beschreibt Hermann Schmitz interessanterweise als Umkehr des Richtungsraums oder als Auslieferung des Leibes an ein Übergewicht durchbohrender, zentripetal einstrahlender Richtung, die die Entfaltung in Weite vereiteln. Du gehst die Straße entlang und es kommt dir jemand entgegen, den du zu kennen glaubst. Du grüßt, aber das Gegenüber reagiert nicht. Oder eine Bekannte winkt in deine Richtung. Erfreut winkst du zurück, bis du merkst, dass nicht du gemeint warst, sondern eine Person in deinem Rücken. Auf viele Situationen der Scham trifft genau das zu. Ein Mensch geht aus sich heraus, zeigt sich stolz in einem Kleid etwa oder auch nackt, tritt auf die Bühne, macht ein Liebesgeständnis, enthüllt sich, erwartet Applaus. Aber dann läuft er ins Leere, wie vor eine Wand. Rückschlag der Initiative. Jetzt tritt unmittelbar Engung ein und nichts anderes ist die Scham. Das englische Cringe drückt dieses Zusammenziehen aus, das Kriechen, Ducken, sich krümmen vor Scham, dieses Zurückzucken, nachdem wir uns zu weit vorgewagt haben. Blitzschnell ziehen wir die Fühler ein, aber zu spät. Rückgängig machen lässt sich das nicht. Die Beschämung ist in der Welt. Ich hab dich oft gesehen und hab mich nie getraut. Mal waren wir nicht allein, mal die Musik zu laut. Ein Blick von dir, ich fang zu zittern an. Gehen wir zu mir, weiß nicht mal, ob ich laufen kann. Die Definition der Scham als Reaktion auf den Rückschlag einer Initiative kann auch erklären, warum sich Scham leiblich so intensiv anfühlt. Denn sie ist durch und durch ambivalent, schon auf körperlicher Ebene. Angeblich sind die Gegenspieler des vegetativen Nervensystems, Sympathikus und Parasympathikus, in einer Art Fehlregulation beide aktiv, wenn wir uns schämen. Das Herz rast, aber der Atem geht flach. Scham löst einen starken Fluchtimpuls aus und zugleich ein Erstarren, während das Erröten umso sichtbarer macht, wen wir verstecken wollen. Du bist ja rot wie eine Tomate. Physiologisch gesprochen ist die Scham reiner Stress. Cortisol- und Adrenalinausschüttung en masse, unter starker Beteiligung des präfrontalen Kortex, jener Region im Gehirn also, in der die Hirnforschung auch die Fähigkeit für soziales Handeln verortet. Denn ein soziales Phänomen, natürlich, ist die Scham durch und durch. Wenn du sagst leise, ich dich nicht, ich dich nicht. Einer der stärksten Schamanlässe ist ein Liebesgeständnis, das auf Kälte stößt. Die Offenbarung eines erotischen Wunsches, der mit Abscheu zurückgewiesen wird. Hier spüren wir die Stärke der Scham aber auch in anderer Hinsicht. Scham fühlt sich stark an und sie ist eine Stärke, nämlich als die Fähigkeit, sich berühren zu lassen. Diese Scham als Kind, dass dein Papa Alkoholiker ist. Als Kind wollte ich gar nicht, dass meine Freunde zum Beispiel zu Hause kommen. Es war sehr peinlich für mich. Das Haus war total chaotisch, so ein Chaos, schmutzig. Und ich wollte nicht, dass meine Freunde meinen Papa sehen, weil mein Papa war auch manchmal schon betrunken oder schmutzig oder in einem echt wirklich schlechten Zustand, körperlichen Zustand. Das war für mich sehr, sehr peinlich. Also nicht peinlich, es ist einfach Scham. Das war sehr schwierig für mich. Ja, von 10 Jahren bis 18 Jahren wollte ich einfach meine Freunde nicht meinen Papa sehen. Und für mich war persönlich auch selber schwierig, meinen Papa in die Augen zu sehen. Ich habe in den letzten Jahren bemerkt, dass Kranksein bei mir ein Thema ist, was total viel mit Scham verbunden ist. Und es ist vor allem dieses, wenn ich immer wieder mal krank bin, also wenn ich in einer gewissen Periode öfter krank bin, also zum Beispiel vermehrt Verkühlungen habe, dann ist das darüber sprechen oder auch nur sagen, dass ich krank bin, für mich extrem mit Scham behaftet. Und das ist dann zum Beispiel die Oma, die sagt, ach, bist du schon wieder krank? Oder so eine Reaktion irgendwie aus dem familiären Umfeld oder auch im Kontext von Arbeit oder auch von Nachbarschaft, was, wo ich merke, es wird mir total unangenehm. Nehmen wir an, ich sei aus Eifersucht, aus Neugier, aus Verdorbenheit so weit gekommen, mein Ohr an eine Tür zu legen, durch ein Schlüsselloch zu gucken. Ich bin allein. Mein Bewusstsein klebt an meinen Handlungen. Meine Haltung hat gar kein Draußen, ist eine bloße Art, mich in der Welt zu verlieren, mich durch die Dinge aufsaugen zu lassen, wie die Tinte durch ein Löschblatt. Niemand, der über Scham nachdenkt oder schreibt, kommt an dieser Szene vorbei. Jetzt habe ich Schritte im Flur gehört. Man sieht mich. Was soll das heißen? Dass ich mit einem Schlag Bewusstsein von mir habe, insofern ich mir entgehe. Die Scham oder der Stolz enthüllen mir den Blick des anderen und mich selbst am Ziel dieses Blicks. Sie lassen mich die Situation eines Erblickten erleben. Hören Sie hier genau hin. Bewusstsein von mir, insofern ich mir entgehe. Der andere sieht etwas von mir, das ich nicht kannte. Aber jetzt, wo er es gesehen hat, sehe ich es auch. Die Scham aber ist Scham über sich. Sie ist die Anerkennung dessen, dass ich wirklich dieses Objekt bin, das der andere anblickt und beurteilt. Es genügt, dass der andere mich anblickt, damit ich bin, was ich bin. Mein Sündenfall ist die Existenz des anderen. Und die Scham ist, wie der Stolz, die Wahrnehmung meiner selbst als Natur, wenn auch eben diese Natur mir entgeht und als solche unerkennbar ist. Die Schlüssellochszene aus Jean-Paul Sartres »Das Sein und das Nichts« ist eine der prominentesten und meist zitierten Beschreibungen zur Scham. Und in der Tat ist das Beispiel sofort schlagend. Wir wissen genau, was gemeint ist. Wir beobachten heimlich jemanden durch ein Schlüsselloch, also jemanden, der oder die sich unbeobachtet fühlt, ein erhebendes, erregendes Gefühl. Aber sobald ein Dritter hinzutritt, der uns beim Beobachten sieht, dreht sich die Szene vollkommen. Wir sind ertappt. Erst waren wir Subjekt, jetzt sind wir Objekt. Und das Schlimme ist, derjenige, der uns anschaut, hat Recht in dem, was er sieht. Einen kleinen, miesen Voyeur. Da Das Schlüssellochbeispiel ist überaus fruchtbar, denn es zeigt erstens den sozialen Charakter der Scham. Scham ist tatsächlich die Schnittstelle zwischen mir und den anderen. Zweitens fokussiert das Beispiel auf die Bedeutung des Blicks. Scham ist in allererster Linie ein Sichtphänomen. Es geht ja meist ums Angeblicktwerden oder auch ums Nicht-Gesehen-Werden. Drittens demonstriert das Beispiel die Scham als Urszene der Selbstwerdung. Ohne den Blick des anderen erkennen wir uns nicht. Zum Ich werden wir durch andere. Und das Selbst ist beschämend. Denn worüber schäme ich mich am Schlüsselloch? Über das, was der andere sieht, mich als Voyeur. Aber auch und vielleicht noch viel mehr darüber, dass ich das Selbst nicht gesehen habe. Diese Erfahrung, die plötzliche Einsicht meiner Unwissenheit, ist ein Schock. Daher das schnelle Einschießen der Scham. Aber reicht das, um tatsächlich vom Sündenfall zu sprechen, wie Sartre es tut? Eigenartige Formulierung, mein Sündenfall ist die Existenz des anderen. Natürlich ist die Existenz eines anderen in erster Linie eine narzisstische Kränkung. Sartre selbst ist über dieses ziemlich verhätscheltes Einzelkind aufgewachsen. Gemeint ist aber auch, dass das, was ich tue, erst jetzt im Angesicht des anderen zur Sünde wird. Er sieht mich und urteilt. Aber sieht der andere mich richtig? Enthüllt er wirklich eine Wahrheit über mich, die mir entgangen ist? Und welche Wahrheit wäre das? Wieder dieses uneinholbare Oszillieren der Scham. Diese Verknotung von Gegensätzlichem, Zerplatzen und Einschrumpfen. Und diese Unsicherheit. Ich brauche den Blick des anderen, bin in seiner Hand. Hat er Recht in dem, was er sieht? Sobald ich ihm Recht gebe, muss ich mich schämen. Ich hatte einen Chef, einen von mehreren, der hieß Herr Schmitz. Und der kam rein und begrüßte mich mit meinem Nachnamen. Und weil ich aber irgendwie ein bisschen verknallt in den war, glaube ich, dass das eine freudsche Fehlleistung hervorgerufen hat, dass ich dann zu dem gesagt habe, nicht statt Guten Morgen, Herr Schmitz, habe ich gesagt, Guten Morgen, Herr, wie ich heiße. Also ich habe ihn quasi schon innerlich verheiratet mit mir. Und das war mir total peinlich, weil dann auch noch zwei Kolleginnen daneben standen. Das hat natürlich höllisches Gelächter hervorgerufen. Er ging ganz nonchalant damit um und ich habe mich korrigiert. Und ich bin aber, ich glaube, ich bin schon violett gewesen vor lauter Scham. Es war schrecklich. Noch einmal die Frage. Hat der andere Recht mit seinem Urteil und ist meine Scham ein Geständnis? Wer sich ertappt fühlt, muss auch etwas auf dem Kerbholz haben. Oder? Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Natürlich, auch diese biblische Geschichte muss erwähnt werden im Kontext der Scham. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß, und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Es gibt viele Menschen, die behaupten, sich nicht zu schämen. Oder solche, die abwehren und sagen, Scham? Das sei doch bloß ein religiöses Gefühl. Bibel, Schuld, erster Sündenfall und Erbsünde, alles Humbug. Ist es das? Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Tausendfältig lässt sich diese Geschichte deuten und befragen. Warum überhaupt gibt es das Verbot für den einen Baum? Wer ist die Schlange? Vielleicht Gott selbst, der Adam und Eva durch das Verbot erst in Versuchung führt? Was hat Erkenntnis mit Schuld und Scham zu tun? Eine der interessantesten Fragen an der Geschichte ist aber die, die Gott an Adam richtet. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ja. Wer hat Adam und Eva das verraten? Die Schlange war es nicht. Welche Alchemie ist hier im Gange, die aus unschuldiger Nacktheit eine zu bedeckende Blöße macht? Welches Gift enthält die Frucht vom Paradiesbaum? Wer sagt uns, dass wir nackt sind? Und warum verstehen wir, was das bedeutet? Was öffnet uns die Augen? In Sartres atheistischer Deutung ist das der andere Mensch. Er blickt uns an und dieser Blick öffnet uns die Augen. Subtiler geht es aber auch. Søren Kierkegaard, ein tiefreligiöser Existenzphilosoph, von dem Sartre viel gelernt und in gewisser Weise auch abgeschrieben hat, kommt ganz ohne diesen Andern aus. Wie können Adam und Eva, würden wir heute hinzufügen, im Paradies schuldig werden, wenn sie gar nicht wissen, was Schuld ist? Das ist die Frage, die er sich in dem Buch Der Begriff Angst stellt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Bei Kierkegaard ist das als innerer Vorgang geschildert. Die Unschuld ist Unwissenheit. Der Geist ist im Menschen träumend. In diesem Zustand ist Friede und Ruhe. Aber es ist da zu gleicher Zeit etwas anderes, was nicht Unfriede und Streit ist, denn es gibt ja da nichts, wo man streiten könnte. Was ist es also? Nichts. Aber welche Wirkung hat das Nichts? Es gebiert die Angst. Dies ist das tiefe Geheimnis der Unschuld, dass sie zur gleichen Zeit Angst ist. Der Geist ist im Menschen träumend. Und doch ist eine Unruhe, eine Ahnung von Freiheit, die schwindlig macht und ängstigt. So ist Angst der Schwindel der Freiheit. In diesem Schwindel sinkt die Freiheit ohnmächtig um. Und indem sie sich wieder aufrichtet, sieht sie, dass sie schuldig ist. Zwischen diesen zwei Augenblicken liegt der Sprung, den keine Wissenschaft erklärt oder erklären kann. Psychologisch gesprochen geschieht der Sündenfall alle Zeit in Ohnmacht. Welch großartiger Satz. Der Sündenfall geschieht alle Zeit in Ohnmacht. Ich schaue durchs Schlüsselloch, in harmloser Neugier vielleicht, und jetzt richte ich mich auf und bin ein Voyeur. Wofür schäme ich mich? Dass ich nicht wusste, aber vielleicht hätte wissen können. Vor wem schäme ich mich? Vor den anderen und vor mir selbst, wäre die Antwort Sartres. Vor mir selbst und vor Gott in der Deutung Kierkegaards. Wozu all diese Zaubereien und altmodisch begrifflichen Spitzfindigkeiten? Lässt sich dieser Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies nicht ganz einfach als eine Art Coming-of-Age-Story lesen? Eine Geschichte vom Erwachsenwerden? Bis zum Alter von 3 oder 4 Jahren schämen sich Kinder bekanntlich nicht, wenn sie nackt herumlaufen. Dann, mit der Erkenntnis des sogenannten Geschlechtsunterschieds, beginnen sie, sich zu bedecken und werden bedeckt von den Eltern. Mit Schuld und Sünde hat das erstmal nichts zu tun und diesem ganzen Firlefanz vom Schwindel der Freiheit. Warum also diese Zaubereien? Warum? Weil da Scham ist. Und weil Scham dieses ambivalente und unentscheidbare Flirren eines nicht wissenden Wissens ist, oder auch der deutliche Schock einer plötzlichen Erkenntnis, die dem Ertapptwerden gleichkommt. Warum diese begrifflichen Zaubereien? Weil die Scham selbst zaubert. Weil sie hin und her wandern und sich auf alles setzen kann. Weil sie wie ein Eingeständnis wirkt, auch dann, wenn da gar nichts zu gestehen ist. Weil sie macht, dass Opfer von Gewalt sich schuldig fühlen und schweigen. Wir werden darauf zurückkommen. Nachdem Gott Adam und Eva und die Schlange verflucht hat, auf dem Bauch soll sie kriechen fortan, macht, laut biblischer Erzählung, Gott den Menschen ein Kleid. Das ist eine eigenartig zärtliche Geste nach der geharnischten Strafe der Verbannung. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. So müssen sie hinaus aus dem Paradies, bekleidet. Dieses Röckemachen wird in manchen Bibelauslegungen als Geste der Versöhnung und der Solidarität gedeutet. Wie überhaupt eine moderne Auslegung der Geschichte weniger donnernd auf Erbsünde und Verderbtheit des Menschen abzielen würde, sondern sie vielmehr als Gleichnis liest für die existenzielle Erfahrung der Trennung vom Herkunftsort, die sich zugleich aufregend frei, bedrohlich und schuldbehaftet anfühlen kann. So wandert der Mensch also heraus aus dem Paradies, bekleidet mit Fellen, beladen mit der Schuld des Ungehorsams und einer gehörigen Portion Scham. Ich weiß nicht, ich habe mich so geschämt für meine Existenz, für das, wie ich lebe, wie in dieser abgefuckten Wohnung jedes Wochenende Party machen, tagelang und irgendwie, ach, also nur Geschichten haben. Und also es war irgendwie so, dass ich mich einfach so geschämt habe, wenn ich in der Früh irgendwo oder zu einer Vorlesung gefahren bin oder ich bin in der Früh in die Straßenbahn eingestiegen, bin ich schon rot angelaufen, weil ich mich einfach geschämt habe dafür, wie mein Leben ausschaut im Gegensatz zu all den Menschen, die irgendwie ihr Leben ernst nehmen oder die arbeiten gehen oder ihr Studium ernst nehmen. Und ja, also das war so eine sehr große Scham. Es ist nicht leicht, die Scham zu fassen zu bekommen in ihrer Ambivalenz eines verhüllenden Enthüllens. Und leicht ist es auch nicht, sie von benachbarten Affekten oder Gefühlslagen abzugrenzen, sofern das überhaupt möglich ist. Der Gegenspieler zur Scham, bei Sartre war er schon aufgetaucht, ist klar der Stolz. Auch hier geht es ja darum, herausgehoben zu sein in eine Sichtbarkeit. Stolz und Scham können, wie alle Gegensätze, ineinander kippen. Großes Lob kann bei Übermaß beschämen. Jede Bühnensituation steht in der Gefahr, ins Peinliche zu rutschen, wenn die Resonanz ausbleibt. Jedes stolze Herzeigen von Kleidung, jedes Ausstellen der eigenen Person ist heikel. Gerne wird auch überschäumender als unangemessen empfundener Stolz von anderen beschämt oder lächerlich gemacht. Bild dir bloß nichts ein. Dir geht es wohl zu gut. In der antiken griechischen Kultur stand das Wort Eidos für Ehrfurcht und Ehrgefühl. Eidos wird aber auch oft mit Scham oder Scheu übersetzt. Habt Scham voreinander in den starken Schlachten, heißt es in der Ilias. Gefühlsmäßig hängen Scham und Ehre eng zusammen. Ist Scham nicht auch immer so etwas wie ein gekränkter Stolz, eine verletzte Ehre? Interessant sind aber auch andere Grenzgefühle. Die heftigen Empfindungen von Ekel und Abscheu etwa siedeln nahe an der Scham. Empfinden Menschen Ekel oder Abscheu vor uns, etwa weil wir schlecht riechen oder unangemessen schlüpfrige Witze reißen, hat das Scham zur Folge. Abscheu schützt die Umstehenden aber auch davor, sich ihrerseits für uns schämen zu müssen. Nahe an der Scham, fast identisch mit ihr, ist die Angst. Oft möchte man das biblische »Fürchte dich nicht« auch als ein »Schäme dich nicht« aussprechen. Scham ist eine Panik. Sie fühlt sich an wie der Schrecken einer jähen Gefahr. Sie ist Angst vor dem Verlassen und Verstoßenwerden, dem Abgrund der Nichtswürdigkeit. Wenn sie länger nachwirkt, mag sie sich auch anfühlen wie das langsame Versinken in Treibsand, Todesfurcht und Todeswunsch in einem. Dass Scham ein Angstaffekt ist, wundert also nicht. Verwundern mag eher, dass auch Zorn oder Wut in den Gefühlskreis der Scham gehören, als Gegenspieler und mögliche Reaktion auf eine Kränkung. Dann krümmen wir uns nicht zusammen, sondern fahren aus der Haut, befreien uns aus der Enge. Aus verletzter Ehre kann sehr leicht Zorn entstehen. Interessant ist eine Beobachtung, die Hermann Schmitz in seinem System der Philosophie anführt. Zorn treibt manchmal Tränen in die Augen, man kann vor Wut weinen, aus Scham aber weinen wir nicht. So erstickend ist das Gefühl der Scham, dass nicht einmal Tränen der Befreiung möglich sind. Und noch etwas sieht Hermann Schmitz, der absolute Gefühlsbeobachter. Eine merkwürdige Komplementarität von Zorn und Scham zeichnet sich daran ab, dass man fremden Zorn durch Übernahme der Rolle des Beschämten stillen kann, indem man sich demütigt. Zorn wird durch Scham abgefangen. Oder umgekehrt kann auflodernder Zorn einen Ausbruch von Scham abwenden. Bevor ich mich hier schäme, werde ich lieber wütend. Beschwörung eines Affekts durch einen anderen, nennt das Hermann Schmitz. Ja, die Scham ist eine echte Verwandlungskünstlerin. Und wie ist es nun mit der Peinlichkeit? Wenn uns etwas peinlich ist, heißt das zugleich auch, sich zu schämen? Es liegt nahe, die Peinlichkeit als die kleine Schwester der Scham zu sehen. Das Peinliche, in dem ja sprachlich schon als Pein der Schmerz steckt, ist zwar unangenehm, es führt genauso zu Erröten wie die Scham, aber es ist bei weitem nicht so zerstörerisch. Peinlich sind eher konkrete Situationen oder Anlässe. Selten durchtränkt Peinlichkeit eine ganze Person. Jede Scham ist peinlich, aber nicht jede Peinlichkeit ist schambehaftet. Und vielleicht kann man Peinlichkeit daher auch als eine Vorform der Scham verstehen, so etwas wie ein Warnsignal. Achtung, hier wird es gefährlich. Es gibt eine Szene in meinem Leben, da war ich Gastschüler in Frankreich und meine Mutter hat mich besucht in Paris und wir gehen über eine Brücke und da sitzt eine Bettlerin und meine Mutter, die sehr gutmütig war, sehr mitleidig, wollte dieser Bettlerin etwas geben. Und ich habe gesagt, lass uns weitergehen auf Deutsch. Und die Bettlerin hat diese Situation beobachtet und hat mir hinterhergerufen, wir gingen dann weiter, n'êtes-vous pas honteux, schämen Sie sich nicht. Ich habe mich so schrecklich geschämt, dass ich irgendeinen Franchein genommen hat oder meine Mutter hat ihn mir gegeben. Ich bin zurückgegangen, habe ihn hingetan. Und es verfolgt mich bis heute. Das ist, ich glaube, das war 1974. Ich hatte ein technisch ziemlich schwieriges Stück zu spielen und brauchte jemanden, der mir die Noten umblättert. Und dann habe ich angefangen, lief auch erst alles prima. Und dann habe ich aber ausgesetzt und dann habe ich die Person, die umgeblättert hat, so angeguckt, als ob das deren Fehler gewesen wäre, als ob die zu spät umgeblättert hätte, was aber eindeutig nicht der Fall war. Ich habe das wirklich nur gemacht, um meinen Fehler zu kaschieren. Und diese Geschichte habe ich eben bis heute nicht vergessen. Verwoben und verzwickt ist das Verhältnis von Scham und Schuld. Die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen beiden sind kaum aufzulösen. Beide gehen Hand in Hand und dann doch wieder nicht. Für eine verbrecherische Tat muss ich mich nicht unbedingt schämen. Und mich schämen kann ich sehr wohl, ohne auch nur im Geringsten schuldig geworden zu sein. Die Schuld jedenfalls ist der objektivere Part. Sie bezieht sich auf eine einzelne Handlung oder Unterlassung. Das habe ich getan. Die Scham dagegen markiert eher den Zustand der ganzen Person, ein »So bin ich«. Schuld hast du, die Scham bist du. Zudem ist die Schuld in vielen Fällen sühnbar durch Absitzen einer Strafe oder eine Entschuldigung, während die Scham sich mit der Zeit zwar abschwächen, aber nicht wirklich wieder gut machen lässt. Mit den Worten der Literaturwissenschaftlerin Alexandra Ponson ausgedrückt: Die Scham kennt kein Pardon. Zudem ist das Schuldgefühl bezogen auf ein Gegenüber, dem oder der ich Unrecht getan habe. Die Scham dagegen ist ein komplett selbstbezogenes Gefühl. Zugleich schert sie sich stark um den Anschein, um den Blick der anderen und deren Anerkennung. Sie ist mitunter ein ziemlich narzisstisches Geschöpf. Im Vergleich mit der Schuld hat man die Scham daher oft auch als das entwicklungspsychologisch frühere und unreifere Gefühl bezeichnet. Zur Schuldeinsicht muss der Mensch erst heranwachsen. Aber kann er das ohne die Hilfe der Scham? Der Knoten ist nicht vollends aufzulösen. Scham und Schuld hängen zusammen, wie schon in der Erzählung vom Paradies. Klar ist aber, dass die Scham immer die Reaktion auf einen Normverstoß darstellt. Und zwar, das ist wichtig, den Verstoß gegen eine Norm, die wir im Grunde akzeptieren. Daher ist die Definition, die Hilge Landwehr und Christoph Demmerling in ihrem Handbuch »Philosophie der Gefühle« geben, immer noch die plausibelste. Scham und Peinlichkeit, Schuld und Empörung sind Gefühle, die damit zusammenhängen, dass gegen Normen verstoßen wird. Scham entsteht, wenn jemand gegen eine Norm verstoßen hat, die er oder sie eigentlich anerkennt. Verstoßen wir gegen uns unbekannte Normen oder gegen solche, die wir nicht akzeptieren, geschieht schammäßig nicht besonders viel. Erst wenn wir bewusst oder unbewusst eine Regel selbst unterstützen, sieht die Sache anders aus. Scham ist dabei die Anerkennung einer Norm als unmittelbare körperliche Reaktion. Du sollst nicht stinken. Du sollst nicht nackt herumlaufen. Du sollst nicht durch fremde Schlüssellöcher schauen und dich dabei erwischen lassen. Jetzt schreckst du auf, jetzt erstarrst du, jetzt schießt das Blut in den Kopf. Über die Scham sind gesellschaftliche Normen in den Körper eingeschrieben. Oder, wie Hilge Landwehr es formuliert, Normen sind über Scham leiblich verankert. Der Körper, oder besser, der Leib, ist der Ort, an dem wir diese Kämpfe um Normen auszutragen haben. In einer der Göttergeschichten heißt es, in rechter Hand, an einem Arm ihrer 10 Arme, die Sichel schon hoch, habe Kali in ihrer Raserei die Zunge gezeigt, als ihr bewusst wurde, dass sie zuletzt ihrem Göttergatten Shiva an die Gurgel wollte. Zunge zeigen als Zeichen von Scham. Seitdem ist Kali in Abbildern käuflich, als bemalte Tonfigur, auf glänzenden Postern, 10-armig, 10-füßig, entsprechend die Zunge. Hängt den Lappen raus, bekennt Farbe. Zunge zeigen, lautet der Titel eines Indien-Reiseberichts von Günter Grass aus den 1970er Jahren. Kali, die indische Göttin des Lebens und der Zerstörung, zeigt die Zunge, als sie im Blutrausch auch Shiva verletzt. Sie biss sich auf die Lippe, heißt es in einer anderen Überlieferung. Aber tat sie das wirklich aus Scham? Strecken InderInnen unwillkürlich die Zunge heraus, wenn sie sich schämen? Vermutlich nicht. Dass Scham anerzogen ist, also als eminent kulturelles Phänomen zu gelten hat, ist unbestreitbar. Unterscheidet sich aber auch ihr körperlicher Ausdruck je nach Kultur? In den zahlreichen Studien zu Scham gibt es hierzu keine klaren Aussagen. In der Regel gehen ForscherInnen davon aus, dass zwar die Anlässe der Scham, also wofür Menschen sich schämen, je nach Gesellschaft und Kontext sehr stark variieren. Das Faktum der Scham selbst aber scheint universell gültig. Genauso wie die unmittelbare körperliche Reaktion, erhöhter Blutdruck, Erstarren, das Senken des Blicks. Es gibt, soweit wir wissen, keine schamlosen Gesellschaften. Nur das Wofür und vermutlich auch das, wie viel, ist variabel. Ohne Scham keine Gesellschaft. Sie ist es, die das Geflecht des Zusammenlebens aufrechterhält und allererst möglich macht. Scham regelt die Grenzen zu anderen, das Tabu, und sie hüte die eigenen Grenzen. Im indischen Sanskrit steht das Wort Lacha für Scham und Bescheidenheit und ist zugleich auch der Name der berührungsempfindlichen Pflanze Touch Me Not, lateinisch Mimosa pudica. Glaubt man Studien, dann ist das indische Konzept von Lacha wesentlich weiter gefasst als der westliche Begriff der Scham. Lacha sollte auch nicht vermieden werden, im Gegenteil. Lajja ist eine Tugend, die in edlen Menschen von Natur aus vorhanden ist. Und daher ist sie etwas, das kultiviert werden kann und sollte. Lajja ist Torwächterin und Voraussetzung zur Kultivierung und Entwicklung von Tugenden. Sie ist Weisheit und Vermittlerin und Warnerin. Und sie hilft nur, diejenigen Wünsche in die Tat umzusetzen, die angemessen sind. In einer anderen indisch-pakistanischen Sprache, dem Urdu, wird Lajja als Haya übersetzt. Das Wort hat arabische Wurzeln und kommt als Al-Hay auch in einem der vielen Attribute vor, mit denen der Prophet Mohammed Gott beschreibt. Allah, der Mächtige oder Erhabene, ist Al-Halim oder nachsichtig, Al-Hay oder bescheiden und Al-Sitir oder verhüllend. Und er liebt Bescheidenheit und Verhüllung. Die Scham als göttliches Wesen und menschliche Tugend. Hemmen, zügeln, verbergen und kultivieren der Triebe zur Herstellung und Bewahrung von Ehre. Fremd ist dieser Gedanke auch westlichen Kulturen nicht. Er liegt sozusagen tief in ihrer DNA vergraben und gilt auch heute noch, bis hin zu Regeln des guten Geschmacks, etwa mit Reichtum nicht zu protzen. Die Scham liegt in den Augen, lautet ein altes griechisches Sprichwort. Die Scham liegt im Blick und im Gesicht, das bedeckt werden muss und gewahrt werden soll. Es ist unvorstellbar, dass Gemeinschaften ohne dieses Prinzip auskommen, das Gesicht zu wahren, die Würde, aber auch den Schein. Wichtig für die Diskussion über Kulturen der Scham ist eine Unterscheidung, die auf die Ethnologin Ruth Benedict zurückgeht. Sie hatte gegen Ende des Zweiten Weltkrieges im Auftrag des amerikanischen Office of War Information eine Untersuchung zu japanischer Kultur erstellt. Man wollte den Feind besser verstehen. Warum kümmerte sich die japanische Armee kaum um die Versorgung ihrer Kriegsverletzten? Warum begingen deren Soldaten lieber Selbstmord, als in Gefangenschaft zu geraten? Warum galt es für Japaner als ehrenrührig, Namen von Kriegsgefangenen zu veröffentlichen, während sie andererseits einmal im Lager der Gegner bereitwillig militärische Geheimnisse verrieten? Ruth Benedicts Studie ist ein Fall von Armchair Ethnography, also Ethnographie vom Schreibtisch aus. Denn kriegsbedingt hatte sie nicht nach Japan reisen können, sondern vor allem Interviews und schriftliches Material ausgewertet. Ihre Untersuchung erschien 1946 unter dem Titel Chrysanthemum and Sword und wurde berühmt, vor allem auch in Japan. Chrysantheme und Schwert stehen dabei für das zarte, ästhetische und das harte, disziplinierte Element als Formen der japanischen Kultur. Die wirkmächtige Unterscheidung, die Ruth Benedict einführte und die das Japanbild im Westen wie im Osten lange Zeit prägte, war jedoch nicht die zwischen weicher Chrysantheme und hartem Schwert, sondern die Unterscheidung zwischen Scham- und Schuldkulturen. Was bringt Menschen dazu, sich an Ordnungen zu halten, sich gesellschaftlich angemessen zu benehmen? Benedicts Modell zufolge ist das in den christlich-puritanisch geprägten USA die Furcht vor Strafe, im shintoistisch-konfuzianisch geprägten Japan dagegen die Angst vor Ehrverlust. Schuldkultur, Schamkultur. Die eine steht unter dem Regime von Gesetz und Strafe, die andere unter dem von Stolz und Ehre. Die eine ist individualistisch geprägt, die andere kollektivistisch. Für die eine sind Schuldbewusstsein und das eigene Gewissen handlungsleitend, für die andere gesellschaftliche Regeln und der mögliche Gesichtsverlust. Schuldkultur oder Schamkultur? Auf den ersten Blick schien diese Unterscheidung sinnvoll und offenbar auch für japanische LeserInnen plausibel. Zudem war sie nicht abwertend gemeint. Der Untertitel zu Chrysantheme und Schwert lautete »An Investigation of the Pattern of Japanese Culture, which suggests a program for new understanding among nations.« Der Haken an der Sache. Obwohl von Ruth Benedict gut argumentiert, bleibt die Unterscheidung ziemlich grobschlächtig. Zudem verdankt sie sich, wie alle ethnologischen Deutungen, einem Außenblick. Und der ist in der Regel westlich-kolonialistisch geprägt. Ruth Benedict selbst hielt jede Kultur für einzigartig, aber ihr Modell wurde in der Folge auch abwertend gegenüber den sogenannten Schamkulturen verstanden, die als primitiver und bloß oberflächlich außengeleitet erschienen, im Gegensatz zu den reiferen westlichen Schuldgesellschaften. So schematisch hatte Ruth Benedict es nicht gesehen. Und so einfach ist die Sache auch nicht. Ehre und Gewissen, Angst vor Gesichtsverlust und Angst vor Strafe, sie bilden ein komplexes Gemisch. Das Begriffspaar Scham-Schuldgesellschaft wird heute daher vorsichtig verwendet, wenn überhaupt. Obwohl diese Kategorien, gerade angesichts traditional-patriarchal verfasster Gesellschaften, immer noch einleuchten. Wer ob dem Tische snützet sich, ob erst ribbet an die Hand, der ist ein Guch, versich ich mich, dem es nicht besser Zucht bekannt. Wer am Tisch sitzt und sich in die Hand schneuzt, ist ein Narr, der sich nicht zu benehmen weiß. In die Ohren geifen nicht entziemt, und Ogen, als etlicher Tod, wer den Unflat von der Nase nimmt, so er itzet, die drei sind nicht gut. Es gehört sich nicht, sich in den Ohren zu bohren oder in die Augen zu greifen, wie mancher es tut. Oder Unflat von der Nase zu streifen, während man isst. Diese drei Dinge sind nicht gut. Erwähnt werden muss auch die Studie des Soziologen Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation von 1939. Die Lektüre lohnt sich allein schon der Zitate wegen. Anhand unzähliger Beispiele aus Benimmregeln und Erziehungsschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit versuchte Elias zu zeigen, wie sich Schamgefühle historisch entwickelten. Mit Händen in die Schüssel greifen, angenagtes Essen wieder dorthin zurücklegen, während des Essens in der Nase bohren, in die Finger oder ins Tischtuch schneuzen, öffentlich urinieren oder defekieren, sich in die Hose oder unter den Rock greifen, all das war einmal komplett normal und schambefreit. So zumindest liest es Norbert Elias ex negativo aus den alten Regeln für Tischsitten und höfisches Benehmen. Langsam habe sich durch höfische Ideale und das aufkommende Bürgertum ein Korsett an Regeln gebildet, das die Menschen erst der oberen, dann auch der mittleren und unteren Schichten gesitteter, feinfühliger und vor allem friedfertiger machte. Um einen Preis allerdings. Die Gewalt wanderte von außen nach innen. Zivilisation heißt Vorrücken der Schamgrenzen, und das ist mit einem enormen Maß an Selbstdisziplin erkauft. Membra quibus natura pudorem addidit. Ein wohlerzogener Mensch soll sich nie dazu hergeben, die Glieder, mit denen die Natur das Gefühl der Scham verband, ohne Notwendigkeit zu entblößen. Wenn die Notwendigkeit dazu zwingt, muss man es mit Dezenz und Reserve tun, selbst dann, wenn kein Zeuge da ist. Denn immer sind Engel zugegen. Das schrieb Erasmus von Rotterdam in seinen Belehrungen für junge Burschen De Civilitate Morum Puerilium aus dem Jahr 1530. Denn immer sind Engel zugegen. Hier wären wir also wieder beim Blick des anderen. Doch es braucht das reale Gegenüber gar nicht mehr. Ich sehe mich schon selbst mit anderen Augen und werde mich beobachtet fühlen, immer, von mir und allen Engeln. Auch die Theorie über den Prozess der Zivilisation ist umstritten. Zum einen, weil Norbert Elias die kulturhistorische Entwicklung zu geradlinig wie einen Fortschritt schildert, in dem die Menschen des Mittelalters noch wie ungehobelte Barbaren wirken. Und was war mit den Zeiten davor? Fraglich ist, ob sich die Großthese vom Vorrücken der Schamgrenzen allein mit dem Textmaterial nachweisen lässt, das Elias anführt. Und stimmt die These überhaupt? Wurden die Sitten im 20. Jahrhundert nicht, auch zu Lebzeiten von Norbert Elias, wieder ziemlich locker? Der Ethnologe Hans-Peter Dürr hat sogar eine mehrtausendseitige Polemik gegen Norbert Elias aufgefahren. Das fünfbändige Monumentalwerk »Der Mythos vom Zivilisationsprozess«, das allerdings auch nicht wirklich überzeugen konnte. Denn bei aller Kritik, irgendetwas ist auch heute noch sehr plausibel an der These von der Selbstdisziplinierung und dem eng geknüpften Schamkorsett. Die Theorien von Ruth Benedict und Norbert Elias stehen stellvertretend für viele Diskussionen rund um die gesellschaftliche Formbarkeit der Scham. Sie ist ein scheinbar universelles, aber auch durch und durch kulturell und historisch wandelbares Gefühl. Und wo geht nun die Reise hin? Zur Scham in der Gegenwart gibt es sich widersprechende Diagnosen. Die einen meinen, die Scham nehme ab, stattdessen breite sich eine Kultur endemischer Peinlichkeiten aus. Andere glauben, die Scham nehme zu, und zwar gerade deshalb, weil die gesellschaftlichen Regeln lockerer und informeller werden. Eine dritte These besagt, die Scham sei gegenwärtig selbst mit Scham belegt. Nichts schlimmer, als sich beschämt zu zeigen, und trete daher verdeckt auf, unter anderem als Gewalt. Wir werden darauf zurückkommen. Eines jedenfalls lernen wir von Norbert Elias. Gesellschaftlicher Zwang wandert. Ist er an der einen Stelle gelockert, tritt er an irgendeiner anderen Stelle wieder auf. Ist der äußere Zwang verschwunden, taucht er als innerer, als Selbstdisziplin wieder auf. Gesundheit, Erfolg, Leistungsdruck, etwas aus seinem Leben machen müssen, den perfekten Körper haben, gesund sein müssen. Die Scham ist heute scheinbar nirgends. Schaut man genau hin, ist sie überall. Sobald nun Philomela das bunt bemalte Schiff bestiegen hat, die Ruder dieses auf die hohe See hinaustreiben und das Gestade zurückweicht, ruft Theroes: Nun habe ich gewonnen. Was ich ersehne, fährt mit mir. Er ist außer sich vor Freude, der Barbar, und bringt es kaum über sich, die Erfüllung noch zu verschieben. Keinen Blick mehr wendet er von Philomela. Genau wie wenn der Räuber, Jupiters Adler, den Griff seiner Krallen lockert und einen Hasen in sein hohes Nest fallen lässt. Unmöglich ist dem Gefangenen die Flucht. Es weidet den Blick an seiner Beute der Räuber. Schon war die Reise vollbracht, schon waren sie vom erschöpften Schiff ans ersehnte Gestade gestiegen, als der König Pandions Tochter in ein Gehöft schleppt, tief inmitten uralter, düsterer Wälder. Die Bleiche, Zitternde, die schon das Ärgste befürchtet, schon unter Tränen fragt, wo die Schwester denn sei, schließt er dort ein, entdeckt seine ruchlose Absicht und tut ihr dann, einem Mädchen und allein, Gewalt an, wie oft sie auch leider vergebens ihren Vater ruft, oft auch die Schwester und vor allem die mächtigen Götter. In seinen Metamorphosen erzählt der römische Dichter Ovid die Geschichte der zwei Schwestern Procne und Philomela. Procne ist mit Theroes, dem König von Thrakien, verheiratet. Sie sehnt sich nach ihrer fernen Schwester und bittet den Gatten, sie für einen Besuch an den Hof zu holen. Theroys segelt nach Athen, überzeugt seinen Schwiegervater, ihm Philomela einige Zeit anzuvertrauen. Schweren Herzens sagt der Alte zu. Als Theroys aber Philomela erblickt, ist er wie wahnsinnig berauscht von ihrer Schönheit. Statt sie, wie versprochen, zu Procne an den Hof zu bringen, schleppt er sie auf heimischen Boden in ein verlassenes Gehöft und vergewaltigt seine Schwägerin brutal und hemmungslos. Als sie dann wieder zu sich gefunden hatte, raufte sie ihr wallendes Haar, zerschlug sich gleich einer Trauernden unter lautem Klagen die Arme, erhob die Hände und sprach: »Wehe deiner grässlichen Tat, du Barbar! Wehe dir, du Grausamer! Alles hast du durcheinander gebracht. Ich wurde zur Nebenbuhlerin meiner Schwester, du, unser beider Mann. So durfte ich mich nicht an Procne versündigen. Warum entreißt du, Bösewicht, mir nicht auch das Leben, um kein Verbrechen auszulassen? Hättest du es doch getan, ehe du mich frevelnd entehrtest, dann fiel ihr auf meinen Schatten kein Vorwurf. Doch wenn dies die Überirdischen sehen, wenn göttlicher Wille noch etwas gilt, wenn nicht alles mit mir zugrunde ging, dann wirst du mir, wann immer es sei, für deine Bosheit büßen. Ich will mein Schamgefühl überwinden und von deinem Verbrechen reden, wenn es mir vergönnt ist vor allem Volke. Bleibe ich jedoch in den Wäldern gefangen, so werde ich die Wälder mit meinen Klagen erfüllen und die Zeugen der Tat die Steine erweichen. Hören soll es der Himmel und falls dort noch irgendein Gott ist.« Das rasende Klagen der Geschändeten erregen Zorn und Wut in Theroys. Er überwältigt und fesselt Philomela und greift zum Schwert. Philomela will ihm den Nacken bieten, denn beim Anblick des blanken Schwerts schöpfte sie Hoffnung, das sei nun ihr Ende. Er aber fasste ihre widerstrebende, immer wieder den Namen des Vaters rufende, nach Worten ringende Zunge mit einer Zange und haut sie ab mit dem wilden Schwert. Noch bewegt sich heftig die Wurzel der Zunge. Sie selbst liegt zuckend da und spricht zur schwarzen Erde undeutliche Worte. Und wie der Schwanz einer zerstückelten Natter gewöhnlich noch um sich schlägt, so zappelt sie und strebt sterbend zu der sie einmal gehörte. Selbst nach dieser Tat, ich mag es kaum glauben, soll Theroys noch oft seine Gier am Leib der Verstümmelten gestillt haben. Die Splatter-Geschichte von Ovid wird noch weitergehen, wir werden es hören. Shakespeare hat sie Jahrhunderte später ins noch grausamere getrieben. In dem Theaterstück Titus Andronicus tritt Philomela unter dem Namen Lavinia auf und aus einem Vergewaltiger werden zwei. Die schneiden Lavinia nicht nur die Zunge ab, sondern stechen ihr auch die Augen aus und schlagen ihr die Hände ab, damit sie nicht reden wird, den Täter nicht erkennen und nicht einmal das Gesicht bedecken kann vor Scham. Übertrieben? Nicht grausam genug kann man die Verbrechen beschreiben, die die Scham zur Komplizin der Täter macht. Steinigen, Gesichter verätzen, verkaufen, versklaven, schlagen, betäuben, vergewaltigen, demütigen, töten. Und die Opfer, sofern sie noch leben, schämen sich. Die abgeschnittene Zunge Philomelas. Noch bewegt sich heftig die Wurzel der Zunge. Die abgeschnittene Zunge Philomelas steht symbolisch für das Unaussprechliche der Scham. Wenn Scham heiß ist, ist sie per se wortlos. Sie kann subjektiv nicht artikuliert werden. Die abgeschnittene Zunge Philomelas steht aber auch und schon früh in der Kulturgeschichte für die objektive Beschämung und das Verstummen der sogenannten Geschändeten. In den allermeisten Fällen sind es Frauen, oft auch Kinder. Sie werden, wie es so schön heißt, mundtot gemacht. Schweig, was du zu erzählen hast, wäre ungeheuerlich. Dir wird niemand glauben. Geh ins Haus, bleib unsichtbar, du hast nichts zu suchen im Angesicht der Welt. Wenn du sprichst, befleckst du die Ehre des Mannes. Auch das ist deine Schuld, oder? Die Geschichte der Scham ist eine Geschichte des Geschlechtsunterschieds. Natürlich. Scham beginnt nicht hier, aber sie siedelt vor allem hier. Beim geschlechtlich markierten sexuellen Körper. Und wie viel Wahrheit steckt denn darin, dass das Wort Scham nur als Synonym für die weiblichen Geschlechtsteile steht, nicht für die männlichen? Die weibliche Scham. Und wie heißt der Name für den Phallus, den aufgerichteten? Stolz etwa? Eine Geschichte aus der Kindheit, wo es auch sehr um Scham geht, ist, dass ich da tatsächlich so einen sexuellen Missbrauch durch einen Cousin erlebt habe, der ungefähr 8 Jahre älter war als ich. Also ich denke, der war dann 12 oder dergleichen, als das anfing, und ich 4. Ich muss dazu sagen, es war Gott sei Dank also keine Penetration. Es war eine Form von Missbrauch im Sinne von, dass ich gestreichelt wurde und auch seinen Penis dann immer massieren sollte. Und hat auch eine längere Zeit dazu geführt, dass ich mit diesem männlichen Geschlechtsteil nicht so gut viel anfangen konnte, dass das auch... Wir waren bei Bekannten, die hatten einen kleinen Hund. Und der Hund, der hat immer so mit ausgefahrenem Pimmel, hat er immer so sich am Bein gerieben. Ich wusste damals nicht so richtig, was es war, wusste ich es aber doch. Ich war so 11, 12. Und dann hat meine Mutter ganz viel Mitleid mit diesem Kind gehabt, mit diesem Hund. Der wüsste ja gar nicht, wohin mit seinem Drang. Und hat mich dazu gebracht, dass ich ein Tempotaschentuch nehme und dem Hund einen runterhole. Und ich weiß, also ich sehe mich noch da unten. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ich weiß nicht mehr genau, wie das weiterging, glaube ich, war das schon, habe ich schon aufgehört, das zu machen. Aber ich sehe mich da unten, ich hatte diesen Pimmel in der Hand. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist der Hund auch weg. Aber ich weiß noch, dass in dem Moment so was zugeschlagen hat. Und das habe ich dann total vergessen bis 20 Jahre später. Unmäßig ist das Schweigen der Beschämten, das am besten sowieso im Tod endet. Philomela schämt sich, weil sie zur Nebenbuhlerin ihrer Schwester gemacht wurde, und sie hofft, dass Theroys Schwert sie durch den Tod erlöst von der Schmach. Das Motiv des weiblichen Selbstopfers aus Ehrgefühl ist klassisch und kehrt immer wieder. Als Inkarnation der Tugendhaftigkeit galt im antikrömischen Kosmos die keusche Lucretia. Hundertfach wurde ihr Schicksal, auch später in Bildern, festgehalten. Ikonisch ist diese Pose, der zum Himmel gerichtete Blick, während Lucretia den Dolch gegen die eigene Brust wendet. Der Legende zufolge erzählte sie ihrem Mann von der Vergewaltigung durch den Königssohn Tarquinius. Ja, sie hatte noch eine Zunge. Doch sie erdolchte sich, nachdem sie geredet hatte. So ist es recht. Angeblich führte dieses Schlachtopfer weiblicher Tugend sogar zur Gründung der Römischen Republik. Und immer prahlen die Männer mit der Schönheit ihrer Frauen. Lucretias Vergewaltiger wurde erst durch das hohe Lob ihres Gatten auf sein Opfer aufmerksam. Eine andere Geschichte ist des Giges Ring, erzählt von Sophokles und später von Friedrich Hebbel. Ein Hauch Giselle Pellicot ist dabei, denn da erlaubt der Ehemann, dass ein Freund in unsichtbarer Gestalt mit ins Schlafgemach darf, um die Schönheit seiner Gattin Rhodope zu bewundern. Rhodope aber bemerkt den Verrat, fordert, dass derjenige, der sie nackt gesehen hat, ihren Mann töte und sie zur Frau nehme, um sich dann umzubringen, noch vor Vollzug der Hochzeitsnacht. Nur so lässt sich die Rechnung begleichen und die weibliche Ehre wiederherstellen. Die Scham, die Zwielichtige, ist Engel und Teufel. Sie behütet und sie liefert aus. Und das sind ihre Verbrechen. Sie macht stumm. Sie schützt die Täter. Sie quält oft die Falschen. Die Scham ist ein Schutzschild und sie ist ein Pfeil, aufgehängt an einer drehbaren Achse. Das Perfide an ihr ist, dass sie so unbeweglich macht, aber selbst so ungeheuer beweglich ist. Der Pfeil der Scham lässt sich in die eine oder die andere Richtung und besonders gerne um 180 Grad wenden. Vom einen weg, zur anderen hin zeigt er, aber irgendwohin, so scheint es, zeigt der Pfeil der Scham immer. Daher können oder müssen wir uns auch für andere schämen, wenn sie es nicht tun. Es ist wirklich eine Weile gegangen und ich werde nicht vergessen, wie viel Scham ich erlebt habe, als ich es meinem Vater dann endlich erzählt habe. So, das war eine unfassbare Überwindung. Ich habe mich immer wahnsinnig geschämt. Die Aufregung war immer die Scham, oder ich weiß es nicht genau. Also ich, immer wenn ich daran gedacht habe, gab es einen Stich. Und immer, wenn ich es erzählen wollte, war es eine Riesenüberwindung. Ich habe es nicht oft erzählt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann da auch niemandem, das kann ich niemandem erzählen. Heute ist das sogenannte Victim Blaming in aller Munde. Lange Zeit war es gesellschaftlich sanktioniert, galt als völlig normal. Man kehrt den Pfeil einfach um. Schuld sind die Opfer. Etwa, wenn sie zu kurze Röcke tragen. Und irgendwie funktioniert das ja auch. Die Opfer schämen sich. Sie schämen sich für das, was ihnen angetan wurde und dafür, dass ihnen etwas angetan wurde. Aber warum wirkt dieser Mechanismus überhaupt? Die wohl ausführlichste Studie zu Scham stammt von dem Schweizer Psychoanalytiker Leon Wurmser. Eigenartigerweise hat sich die Psychoanalyse lange Zeit nicht besonders für die Scham interessiert, sondern eher für die Schuld. Leon Wurmser nahm sich des vernachlässigten Gefühls an und deutet viele der innerpsychischen Vorgänge als zum großen Teil verdeckte Schamkonflikte. Der markante Titel seines Hauptwerks lautet »Die Maske der Scham«. Das ist bewusst doppeldeutig. Ja, die Scham selbst kann eine Maske sein. Hinter ihr kann man sich sogar verstecken. Gleichzeitig tritt die Scham aber auch selbst maskiert auf. Sie verbirgt sich hinter anderen Gefühlen, der Wut etwa oder der Gewalt. Schamgefühle präsentieren sich in mancherlei Verkleidungen. Versteckt unter einer Maske von Kälte und hochmütiger Distanz. Ausgedrückt, ja, zur Schau gestellt durch vorwegnehmende Selbsterniedrigung in dem Unterwürfigen, überschrien durch lärmende Trotzhandlungen, Gehässigkeit und scheinbare Verachtung oder durch allgemeine Gehemmtheit und Ängstlichkeit hindurchscheinend. Das unangenehme, oft eben auch unerträgliche Gefühl des Sich-Schämens kann abgewehrt werden. Etwa durchs Victim-Blaming, die Täter-Opfer-Umkehr, die bis hin zur absoluten Fühllosigkeit gehen kann. Stell dich nicht so an. Du hast es selbst so gewollt. Du bist nichts wert. Du bist schuld. Funktionieren kann das Spiel natürlich nur, wenn gesellschaftliche Strukturen dieses Verhalten stützen. Wenn es zum Beispiel als Kavaliersdelikt gilt, Frauen sexuell zu bedrängen. Oder wenn es absolut unvorstellbar ist, dass Hochwürden kleine Jungs anfasst. Aber warum übernimmt das Gegenüber die Scham? Wäre es nicht möglich, das Schampaket abzulehnen? Return to Sender sozusagen? Hier beginnt der wirklich rätselhafte Part des Vorgangs. Denn einfach zurückweisen geht in vielen Fällen nicht. Vor allem in intimen Beziehungen oder in Abhängigkeitsverhältnissen. Denn Scham ist ja die Fähigkeit, aber auch die Notwendigkeit, sich mit den Augen des anderen zu sehen. Wir sind auf Postsendungen angewiesen und öffnen sie notgedrungen, selbst wenn sie Toxisches enthalten. Da passt wieder das Zitat von Jean-Paul Sartre. Mein Sündenfall, das ist der andere. Und dann ist da noch etwas. Die Scham ist nicht nur eindeutiger Pfeil, sondern zugleich diffuses Fluidum zwischen Menschen. Wo gehört sie denn nun wirklich hin? Zu mir? Zu dir? Und wenn eine sie auf sich nimmt, hat der andere sie dann nicht? Die meisten Schamsituationen sind ambivalent, so und so deutbar. und sie weisen auf etwas Früheres zurück. Ich fühle mich ja ertappt, auch wenn mich keine Schuld trifft. Es ist, als sei immer schon etwas geschehen, das die Grundlage überhaupt für Beschämbarkeit ausmacht. Die christliche Tradition kennt den zweifelhaften Begriff der Erbsünde, einer existenziellen Schuld, die vor jeder konkreten Tat liegt. Vielleicht gibt es so etwas auch für die Scham. Es wäre eine grundsätzliche Unsicherheit, eine Angst vor Zurückweisung und eigener Wertlosigkeit oder auch die frühe Erfahrung solcher Zurückweisung. Leon Wurmser nennt das die Urscham, als einen Schmerz des wesentlichen Liebesunwerts. Diese existenzielle Unsicherheit über den eigenen Liebeswert oder Unwert ist individuell verschieden stark ausgeprägt. Sie kann von außen besänftigt oder auch geschürt werden, bis hin zur Selbstauflösung. Auch sie sorgt im jeweiligen Fall dafür, dass Opfer die Scham der Täter übernehmen. Es war immer so diffus gewesen. Und dann habe ich gesagt, habe ich drüber nach und habe ich gemerkt, ich habe mich meiner Mutter gegenüber geschämt. Meiner Mutter gegenüber. Und ich sehe immer noch dieses Bild, so wie ich da unten sitze und sie da oben. Und immer, wenn ich an diese Situation dachte, kam die Scham hoch, dass sie mich dabei gesehen hat. Und wie geht es mit Philomela weiter? Die wollte ja sprechen, alles herausschreien, bevor Theroys ihr die Zunge abschnitt. Er hatte sie verstümmelt, aber lebend, in einem gut bewachten Verlies zurückgelassen und seiner Frau Prokne vorgegaukelt, ihre Schwester sei tot. Im Verlies aber sind die stumme Philomela auf Mittel zu sprechen und findet eines. Heimlich webt sie mit blutroten Lettern eine Nachricht in ein weißes Tuch. Diesen Text, der alles verrät, lässt sie durch einen Boten zu Prokne bringen. Als diese die Wahrheit über ihre Schwester erfährt, verschlägt es auch ihr die Sprache. Schon entfaltet die Gemahlin des wilden Tyrannen das Tuch, liest das Klagelied ihrer Schwester und, ein Wunder, dass sie es konnte, schweigt. Der Schmerz verschließt ihr den Mund. Sie hat keine Zeit für Tränen, will keinen Unterschied zwischen Recht und Unrecht mehr machen und stürmt davon. Ihr einziger Gedanke ist Rache. Gerade ist das Fest der Bacchantinnen. Prokne macht sich auf zum Verlies, befreit ihre Schwester und in der Verkleidung der Töchter des Bacchus, mit Reben im Haar und in Hirschhäute gehüllt, kehren beide an den Hof des Theroys zurück. Reden, schreiben, alles aussprechen ist eines der Mittel gegen die Zwänge der Scham. Transparenz, offenlegen und Solidarität mit den Opfern. Wir wissen es nicht erst seit MeToo. Noch ist die Geschichte von Prokne und Philomela nicht zu Ende. Wie sieht denn die Rache aus? Ungeheuerliches gebiert Ungeheuerliches. Nicht mit Weinen lässt sich etwas ausrichten, sondern mit dem Schwert, ruft Prokne und überlegt. Den Theroys töten? Entmannen? Das Schloss in Flammen setzen? Doch dann fällt ihr Blick auf ihren kleinen Sohn, Itis. Sie musterte ihn mit grausamen Augen und rief, ach, wie ähnlich bist du dem Vater. Noch zögert sie, aber nicht lange. Es hilft kein Schmeicheln, kein Bitten, keine Zärtlichkeit des Sprösslings. Prokne schlachtet ihr Kind. Gemeinsam mit ihrer Schwester zerstückelt sie es, kocht es und setzt es dem Theroys als Speise vor. Der isst ahnungslos und mit gutem Appetit und verlangt, seinen Sohn zu sehen. Du hast ihn in dir, sagt Prokne, und er versteht nicht, der Mann, der nur Totes im Bauch hat. Ja, wo ist denn mein Sohn? Doch auf seine Fragen, auf sein wiederholtes Rufen springt, so wie sie war, das Haar noch bespritzt vom entsetzlichen Schlachten, Philomela hervor und wirft Itis blutiges Haupt dem Vater ins Gesicht. Scham ist nicht harmlos. Scham wendet sich, wenn es schlecht läuft, in rohe Gewalt. Sei es aus Abwehr, sei es aus Rache. Sie zu entfesseln ist nötig, sie zu entfesseln ist gefährlich. Hätte die stumme Philomela die Bluttat alleine begehen können? Wohl kaum. Sie brauchte die Schwester, die weniger Beschämte, als Parteigängerin und Racheengel. An dieser Stelle müsste jetzt der Kreislauf der Gewalt weitergehen, denn natürlich heult Theroys auf, greift nach dem Schwert, verfolgt rasend die Schwestern, um sie ebenfalls blutig abzuschlachten. Doch in Ovids Metamorphosen lösen sich alle Konflikte durch Transformation. Noch im Lauf beginnen die Schwestern, sich in die Lüfte zu heben. Sie fliegen dahin als verzauberte Purpurschwalbe und Rotkehlchen, während sich Theroys zum Wiedehopf wandelt, dem Vogel mit dem auffälligen Federbusch auf dem Kopf. Metamorphose, Transformation. Das Wort sollte man sich merken. In meiner Kindheit, die ist gewissermaßen befleckt von einer permanenten existenziellen Scham, muss ich es wirklich nennen. Also, und zwar wollte ich eben, ich war ein Mädchen und wollte eben ein Junge sein und war eigentlich der typische Tomboy. Also ich habe Fußball gespielt, bin auf Bäume geklettert, habe Jungen verprügelt und sah eben auch wirklich aus wie ein Junge. Und ich war aber in so einer Art Double-Bind-Situation, dass ich mich sowohl dafür geschämt habe, als Mädchen für einen Jungen gehalten zu werden, als auch mich dafür geschämt habe, dass ich, wenn herauskam, dass ich eben in Wirklichkeit nur ein Mädchen bin. Diese Situation, die hat sich eben sehr häufig wiederholt. Also, dass ich zum Beispiel mit Jungs, die ich im Urlaub kennengelernt habe, mich als Michael ausgegeben habe. Wir dann zusammen Fußball gespielt haben und zu unseren Eltern zurückgekehrt sind, die da in irgendeiner Wirtschaft saßen. Und meine Eltern mich natürlich bei meinem weiblichen Namen angesprochen haben. Und diese Jungs plötzlich drauf kamen, dass sie es da eben mit einem Mädchen zu tun gehabt hatten. Und ich habe mich eben dafür sehr stark dann geschämt. Und ich glaube, ich mich immer als ein Schamgefühl begleitet, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich mir da was anmaße zu sein, was ich nicht bin. Ja, also das, so kann man das vielleicht beschreiben. Sein klar, ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide, war so jung und morgen schön. Lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein, Röslein, Fräulein, Blümchen, ach. Welch Gegensatz zur mächtig rachsüchtigen Schamehre von Philomela und Procne. In der griechischen Antike waren Scham und Stolz untrennbar vereint unter einem Begriff gefasst, Eidos. Heikel und auch ziemlich ungerecht wird es, wenn die beiden Seiten Scham und Ehre auseinanderdriften. Wenn die Ehre männlich und die Scham weiblich wird. Vor allem das neuzeitliche Bürgertum ließ die Frauen dann zu Röslein schrumpfen, deren Tugenden, Keuschheit, Bescheidenheit, Gehorsam und Fleiß allenfalls mit kleinen Stacheln versehen sein durften. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf dir Heide, Röslein sprach, ich stehe. Da die Frau dazu geschaffen ist, dem Mann zu gefallen und sich zu unterwerfen, muss sie sich dem Mann liebenswert zeigen und ihn nicht herausfordern. Ihre Macht liegt in ihren Reizen. Und mit ihnen muss sie ihn zwingen, seine eigene Kraft zu entdecken und zu gebrauchen. Daraus entstehen Angriff und Verteidigung, die Kühnheit des einen und die Scheu des anderen Geschlechts und schließlich die Zurückhaltung und die Scham, mit denen die Natur das schwache Geschlecht ausrüstete, um sich das Stärkere untertan zu machen. Jean-Jacques Rousseau, Emile oder über die Erziehung. Scham hat ein Geschlecht und das ist in aller Regel weiblich. Wie lieb, wenn das Fräulein sittsam errötet. Und der Mann darf und muss erobern. Er hat den Phallus und sie hat ihn zu erwarten. Er ist erhaben und stolz und kräftig und sie muss bescheiden, aufmerksam und zurückhaltend sein und in den Augen anderer sowie vor ihrem eigenen Gewissen Zeugnis ihrer Tugend geben. Das sind die Gründe, durch die sogar die Wahrung des Scheins zu den Pflichten der Frauen gezählt wird und wodurch ihnen Ehrbarkeit und guter Ruf nicht weniger unerlässlich werden als Keuschheit. Anmut und Würde, Schönheit und Erhabenheit. Eine ganze Kunst- und Kulturtheorie schließt sich an diese Teilung und ihre vergeschlechtlichte Deutung. Wie die Anmut und die Schönheit sich weiblich geben, so auch die Scham. Natürlich schämen sich auch Männer, aber nicht so öffentlich. Der Mann verteidigt seine Ehre, und die liegt oft in der Tugend seiner Gattin. Die Keuschheit der Frau wird zur Ehre des Mannes. Das Schamregime ist durch und durch patriarchal strukturiert. Diese Dinge sind so gut bekannt, dass wir sie hier nicht weiter ausführen müssen. Ja, das Erste, was mir sofort und eigentlich als Einziges einfällt, wenn ich an Scham oder Peinlichkeit denke, ist, als ich Kind war und schon ein bisschen Brustwachstum hatte und ins Wellenbad gegangen bin mit meiner, ich glaube, Cousine und sonst wem und nichts dabei hatte, dann sollte ich einfach eine Badehose von, weiß ich nicht, meinem Cousin anziehen oder von wem auch immer, auf jeden Fall kein Oberteil. Und dann sind wir in dieses Schwimmbad gegangen und ich fand das alles ganz fürchterlich, weil ich ständig meinen Oberkörper verdecken wollte und ich habe mich sowas von unwohl gefühlt und wollte am liebsten immer unter Wasser sein und nicht rumlaufen und gar nichts. Also es war ganz fürchterlich für mich. Aber ich musste irgendwie da halt mit hin oder es gab eben nichts für obenrum. Kein Badeanzug. Schrecklich. Mir ist es bis ich 23 war, vielleicht sogar 25, immer noch passiert, dass Kinder hinter mir herliefen und gefragt haben, bist du ein Mann oder eine Frau? Und mich das wiederum dann sehr, sehr stark beschämt hat. Und da erinnere ich mich wirklich, dass ich zum Beispiel als junges Mädchen vermieden habe, ins Schwimmbad zu gehen. Weil ich mich einfach geschämt habe für meinen Körper und den nicht zeigen wollte. Oder auch Sportunterricht versucht habe zu vermeiden, überhaupt sportliche Aktivitäten. Alles, wo sozusagen der Körper eine Rolle spielen könnte. Und das hat echt auch lange, glaube ich, nachgewirkt. Ohne Sünde keine Sexualität. Und ohne Sexualität keine Geschichte. Eigenartig, dass der Philosoph Søren Kierkegaard die Sünde vor die Sexualität setzt. Ohne Sünde keine Sexualität. Worin besteht die Sünde? Zunächst in nichts, würde Kierkegaard sagen. Aber dann ist da doch eine Ahnung von Geschlechtsunterschied und dann geht's los. Ohne Sexualität keine Geschichte. Es folgt die Vertreibung aus dem Paradies der Un- und Übergeschlechtlichkeit. Die Zeit der größten Scham hat einen Namen, Pubertät. Hier ist der ganze, der sich wandelnde Körper Scham besetzt, und ein Sprechen darüber kaum möglich. Musik Wir tragen jede Scham über den Körper aus und schämen uns auch oft für ihn. Als zu groß wird er empfunden, zu klein, zu fett, zu dünn, zu unschön, zu schön. Die Nacktheit ist ein ewiges Thema der Scham. Hier ist es der Körper, dessen Geschlecht zu sichtbar ist oder zu unsichtbar. Die Scham greift aus auf seine einzelnen Teile, oft auf die sexuell konnotierten, den Hintern, die Brüste, den Penis und die Haare, die stets da sind, wo sie nicht sein sollen oder dort nicht sind, wo sie eigentlich hingehören würden, Glatzkopf und bärtige Frau und die Frisur, immer ein immer heikles Thema. Die Scham greift um sich und belegt auch die Stoffe, die den Körper bedecken. Mit der falschen Kleidung herumlaufen zu müssen, mit Kleidung, die nicht dem eigenen Stil, der eigenen Schicht, der eigenen Peer Group, der eigenen Geschlechtsauffassung entspricht, ist unerträglich peinlich. Es sei denn, man feiert Karneval. Scham geht immer aufs Ganze, ist eine Totalanalyse im Millisekundenbereich. Etwas in einem entscheidet, dass es Anlass zur Scham gibt, weil Verhältnismäßigkeiten nicht gewahrt wurden. Scham ist der Affekt der Verhältnismäßigkeit. Das schreibt der Kulturwissenschaftler und Kurator Daniel Tyradellis. Scham ist ein Zu. Ein zu viel, ein zu wenig, ein zu laut, zu leise, ein zu sichtbar oder auch zu unsichtbar. Ein Indikator der Unangemessenheit. Und das gilt vor allem auch für Geschlechternormen. Beschämbar ist alles, was nicht der Regel und dem eigenen Gruppenkontext entspricht. Als hässlich und abscheulich wird empfunden, was sich von den Geschlechteridealen zu weit entfernt. Das trifft natürlich vor allem, Achtung, Triggerwarnung, geschlechtsverwirrte Transen und Zwitter, Schwuchteln und Tunten, Kampflesben und Mannweiber. Eine kleine Ausnahme bildet das sogenannte Androgyne. Diese bezaubernde und immer jugendliche Verzwitterung von Knabe und Mädchen. Es versinnbildlicht das paradiesische Idealbild eines schon angedeuteten, aber noch nicht vollzogenen Geschlechtsunterschieds. Warum aber ist auf der Stufenleiter der Schönheit das Androgyne so weit oben, während der Transvestit und das Mannweib ganz am unteren Ende stehen und eher als Karikaturen gelten? Das ist eine der 100.000 Fragen, die bezüglich geschlechtlicher Beschämung zu stellen wären. Fest steht, über Scham werden Geschlechtergrenzen aufrechterhalten. Die Scham reguliert ein ganzes System der Zwangsheteronormativität. An welcher Schraube soll man da drehen? An welchen Normen rütteln? An den Geschlechtergrenzen? Oder an der Scham selbst? Ich habe einmal an einem Sex-Positiv-Tempel teilgenommen. Da bin ich mit einem Mann zusammengekommen und habe am Ende des Abends Nummern ausgetauscht mit dem. Und dann habe ich den gegoogelt im Nachgang und dann ist mir eben aufgefallen, dass er eben noch eine hohe Stelle in einem Krankenhaus hatte. Und meine Gedanken waren dann eben sehr schambehaftet. Was mir so peinlich ist oder was mir so unangenehm ist, ist, dass ich mir dann gedacht habe, wenn ich mit dem zusammenkommen würde, welche Vorteile würde ich daraus ziehen? Und das ist mir so peinlich, noch immer ist mir das so peinlich, dass ich quasi die Vorteile, die ich für mich selber gesehen habe, in einer anderen Person und eigentlich auch in den vielen Privilegien der anderen Person, ja, das ist mir richtig unangenehm. Scham ist ein Blickregime und ein Schweigeregime. Daher waren lautes Sprechen und offensive Sichtbarkeit des Verfemten immer schon geeignete Mittel, um gesellschaftliche Schamregime, also Machtverhältnisse, zu verändern. Da gibt es die Aufstände der Plebejer und die zahlreichen Erhebungen der sogenannten unteren Schichten. Es gibt die Bürgerrechtsbewegung und Aufstände indigener Gruppen. Es gibt Black Power und Black Panther und all die feministischen Kämpfe, angefangen von den Suffragetten über Women's Liberation bis zu Hashtag MeToo. Es gibt die LGBTQIA-Bewegung, die für Freiheit sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Zuordnung kämpfen. All diese Sichtbarkeiten gelten zunächst als schamlos, als unangemessen und peinlich. Wenn Scham dieser Pfeil ist, der sich um die eigene Achse drehen kann, dann gilt das auch für Bereiche gesellschaftlicher Beschämung. Und die Queerbewegung trägt es im Namen. Pride. Stolz. Wir wehren die Scham ab und kehren sie um. Gerade in sexuellen Befreiungsbewegungen wird die Schamlosigkeit gern als politisches Mittel eingesetzt. Da wird nackte Haut gezeigt und Promiskuität gefeiert. Es gibt Slutwalks und Pussy Riots und öffentliche Bekenntnisse, wir haben abgetrieben. Es geht darum, das ehemals schamhaft Versteckte auszustellen. Mitunter wirkt es wie exhibitionistischer Abwehrzauber. Tatsächlich gelingt es manchmal, alte Schimpfworte umzukodieren, sie zu stolzen Selbstbezeichnungen zu machen. Black is beautiful und ja, ich bin gay und queer. Schämt ihr euch lieber, ihr ewig gestrigen Spießer des weißen, heterosexuellen Cisgender-Biedermeier. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Seitdem wir draußen sind, sehen wir Dinge ohne Namen, mit schleierhaftem Sinn. Wir sind Leute in den Straßen, wir sehen unmöglich aus, unsere Art sich zu bewegen, vielleicht einem Fallen oder Schweben, so als wäre unser Boden unter den Füßen weggezogen. Zeit voraus, wir sind die wunde Stelle mitten unter euch, wir sind ein Schattenriss auf Knochen, Fleisch und Blut, wir stehen auf der Schwelle einer neuen Zeit. Die Berliner Sexologin Laura Merritt hält die Scham weder für ein natürliches noch für ein zur anthropologischen Ausstattung des Menschen gehöriges Gefühl. Scham sei schlicht ein soziales Herrschaftsinstrument, das der Ausgrenzung und Kontrolle diene. In meiner Definition, wenn es eben zur Herrschaftsstabilisierung dient, würde ich eher sagen, nein, wir brauchen keine Scham, weil das tatsächlich doch auch eher eine schwarze Pädagogik ist, sondern dass man halt merkt oder selber rausfindet, wo geht's für mich, was ist gut, was ist nicht gut. Aber letztendlich, um immer wieder zur Normierung zu kommen, finde ich Scham einfach nicht nötig. Also da gibt's ganz andere Mittel, die viel, viel besser, viel liebevoller eingesetzt werden können. Keine schwarze Schampädagogik also, kein Ausgrenzen und Regulieren, sondern stattdessen Vielfalt, Egalität und eine Kultur des Ermöglichens. Beschämung als ideologisches Mittel und Herrschaftsinstrument isoliert und die stumme Scham vereinzelt. Sie sagt, du bist allein. Du allein hast abgetrieben. Du allein bist homosexuell. Du allein hast den falschen Körper. Du allein bist schuld am sexuellen Übergriff. Du allein bist die Versagerin. Es geschieht nur dir. Und falls du dich wehrst, wenn du redest, wird dir niemand zur Seite stehen. Niemand wird dir glauben. Niemand wird sagen, me too. Gegen die sexuelle, gegen die klassenspezifische und die rassistische Beschämung hilft, das Maul aufreißen, am besten gemeinsam. Es bedarf des Sprechens, des Lachens, der Sichtbarkeit und vor allem der Solidarität und Vergemeinschaftung, um den Spieß umzudrehen und Scham in Wut und in Stolz zu verwandeln. Scham ist ein Politikum, immer. Und Schamüberwindung hat erhebliches emanzipatorisches Potenzial. Wie wir an Philomela und Procne gesehen haben, ist diese Waffe allerdings nicht ganz ungefährlich. Für was ich mich sehr schäme, ist keinen Orgasmus zu kriegen, wenn ich Sex mit anderen Leuten habe. Weil einerseits finde ich das so schade oder irgendwie peinlich, dass ich das nicht hinkriege, dass ich irgendwie zu viel in meinem Kopf bin und das nicht so letting go hinkriege. Und zur gleichen Zeit habe ich den Eindruck, dass es irgendwie, vielleicht sind es meine Partner, die richtig schlecht sind. Und dann schäme ich mich, da irgendwie passiv weiter mitzumachen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, stelle ich fest, dass die sexuelle Scham, zu sehr zu wollen, nicht zu können, die mich, glaube ich, mit 20, 30, 40 noch sehr viel mehr beschäftigt hat, aufgehört hat. Wenn ich nicht kann, kann ich nicht, dann muss ich selber ein bisschen drüber lachen. Es ist aber nicht mehr so unglaublich schambesetzt, wie es mit 32 oder 42 war. Shame is often what adds fuel to the fire. Die Scham gießt oft noch Öl ins Feuer, schreibt die Psychologin und Familientherapeutin Betty Kennedy über den Umgang mit Kindern. Die explosive Scham brennt aber nicht nur im Kindes- und Jugendlichenalter. Ein Leben lang geht das weiter. Wir lügen aus Scham, wir schweigen aus Scham. Wir demütigen, verlachen und verachten aus Scham. Wir unterlassen Hilfe aus Scham. Wir tun anderen Unrecht und uns selbst Gewalt an aus Scham. Die Scham sei eine Grenzwache zwischen eigenem und anderem, heißt es oft. Aber wie immer wirkt auch hier ihre Doppelstruktur. Scham schützt und sie verletzt. Sie verhindert Gewalt. Manche Brutalität wird aus Scham nicht begangen. Und sie produziert Gewalt als Abwehr von Scham, als Umkehr und als Rache. Lässt sich das Feuer bändigen? Muss der Pfeil immer in eine Richtung zeigen? Ging es auch ohne Scham? Oder mit ihr, aber in anderer Weise? Die Sache ist heikel. In Zeiten von Diversifizierung, Liberalisierung und Individualismus sprechen ZeitdiagnostikerInnen heute gerne vom Schamverlust. Diesen Titel trägt zum Beispiel ein Buch des Publizisten Ulrich Greiner. Er vertritt die mit einigem Kulturpessimismus gewürzte These, dass die alten Scham- und Schuldkulturen sich aufgelöst hätten, zugunsten einer Anpassungskultur, die nur noch Peinlichkeiten kenne. Cringe aller Orten, aber keine existenzielle Fallhöhe mehr. Auch PsychotherapeutInnen diagnostizieren einen Schamverlust oder besser eine drastische Veränderung der Spielarten, in denen Scham auftritt, zum Beispiel in Hinsicht auf die Nacktheit. Zwar sind unbekleidete, auch sexualisierte Körper überall sichtbar, aber um den Preis, dass die Körperscham einfach woanders hinwandert. Mit der Enttabuisierung körperlicher Reize und nackter Haut ging eine Tabuisierung des schmutzig unreinen, missgestalteten und alternden Körpers einher. Somit verschieben sich in der Spätmoderne die körperlichen Schamauslöser von Nacktheit zu ästhetischen Normbrüchen. Dadurch wird die Körperscham jedoch eher ausgeweitet. Das schreibt der Schweizer Psychiater Daniel Hell in seinem Buch Lob der Scham. Leistungszwänge und Konkurrenz führten heute zu einem permanenten Optimierungsdruck, der seinerseits zu übertriebenem Selbstmarketing zwinge, die Einzelnen andererseits aber auch permanent überfordere und beschäme. Hinter den narzisstischen Störungen, den vielen Gekränktheiten jedenfalls, sieht Daniel Hell im Grunde ein Schamphänomen, allerdings in Umkehrung. Statt die eigene Scham zu spüren, werden lieber andere beschämt. Daniel Hell würde daher für die Gegenwart auch nicht von einer Scham, sondern eher von einer Beschämungskultur sprechen. Eine weitere These besagt, dass der diagnostizierte Schamverlust der Gegenwart im Grunde auf einer massiven Verdrängung beruhe. Nichts ist heute peinlicher, als sich zu schämen. So wird die Scham selbst zum Tabu. Sie darf nicht gefühlt und vor allem nicht eingestanden werden. In der individualisierten Gesellschaft, so lautet die These des Soziologen Axel T. Paul, nehmen zwar die Schamanlässe zu, aber es gebe keine adäquaten, keine ritualisierten Ausdrucksformen für Scham mehr. Und das hat üble Folgen. Die zeitgenössische Schamlosigkeit ist Ausdruck uneingestandener, verhüllter und tabuisierter Scham. Als solche jedoch steigert sie die Gewalt, ist sie deren Grund und nicht ihre Schranke. Paradoxerweise hat der Umstand, dass Scham Gewalt gebiert und nicht etwa in Zaum hält, damit zu tun, dass sie sich selbst zum Anlass geworden ist. Axel T. Paul vermutet, dass die Schamkonflikte nicht weniger geworden sind, sondern eher mehr, gerade weil wir sie nicht erkennen. Doch Scham, die nicht gespürt, die nicht geäußert werden kann, führt zu Gewalt. Uns selbst und anderen gegenüber. Vielleicht sitzen wir auf einem Pulverfass gesellschaftlicher Scham, ohne es zu merken. Pulverfass oder Potenzial? Eine andere Option wäre es, mit der Scham zu arbeiten, nicht gegen sie. Zum Teil haben das die Emanzipationsbewegungen schon getan, aber es reicht nicht, den Spieß einfach nur umzukehren. Mittlerweile sind alternative Denkweisen im Umlauf, die versuchen, Verletzlichkeit nicht als Mangel, sondern als Potenzial zu begreifen. Die Lyrikerin und Übersetzerin Lea Schneider zum Beispiel spricht davon, die Scham zu bewohnen, sie anzunehmen als Zeichen der Angewiesenheit auf andere. Das klingt ein bisschen nach Kitsch, aber hat sie nicht recht? Wir können unsere Scham nicht loswerden, ohne dabei auch unsere Menschlichkeit zu verlieren. Diese fundamentale Verletzbarkeit gefährdet uns. Sie befähigt uns aber auch zu fast allen Formen des Glücks. Es war so, dass ich Geld brauchte in meiner Studienzeit und mich dazu entschieden habe, Deutschunterricht als Fremdsprache, also Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Und ich habe mich dann eben ohne wirkliche Ausbildung bei einer Sprachschule beworben, bei mehreren Sprachschulen im Endeffekt. Ich hatte früher mal Latein-Nachhilfeunterricht gegeben, also ich traute mir das irgendwie zu, dass ich das machen könnte. Und ich wurde dann eben so quasi ins kalte Wasser geworfen. Und ich erinnere mich eben, ich kam in diesen Unterricht und ich war eben total überfordert. Ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ich habe dann begonnen, ich weiß gar nicht mehr auf welcher Grundlage, auf jeden Fall habe ich dann begonnen, da irgendwie so einen Unterricht zu machen. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, ich schaffe das auf keinen Fall. Also das war wahrscheinlich 90 Minuten und ich hatte irgendwie 10 Minuten absolviert und ich wusste gar nicht mehr, was ich mit denen machen sollte. Und ich bin dann aufgestanden, ich habe den Unterricht verlassen, bin rausgegangen und habe dem Leiter dieser Sprachschule gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht, ich bin einfach total überfordert. Und ging, der hat mich dann beschimpft auch, ja, also was das denn ist und weiß ich nicht, und hat mich so quasi rausgeworfen aus dieser Schule. Und ich bin dann eben draußen gewesen im Treppenhaus und ich weiß es eben noch, es hat mich eine unfassbare Scham erfasst. Aber das Merkwürdige ist, oder das, ja, wie soll ich sagen, Kuriose ist, dass dieses überwältigende Schamerlebnis sich plötzlich umgekehrt hat in ein überwältigendes Lusterlebnis. Also es hat konvulsiert, hat sich zusammengezogen. Ich hatte eben dann wirklich einen Orgasmus dort im Treppenhaus. Wir hatten so einen ganz alten Oberarzt, der war wahnsinnig widerlich, hat alle Frauen angemacht, mich natürlich nicht. Ich war nicht seine Zielgruppe, ich sah eher aus wie so eine kleine Lesbe, ja. Und dann wurde ich nach dem Nachtdienst zu ihm hin zitiert, weil er die Protokolle gelesen hatte. Und dann habe ich mich da verteidigt, das habe ich, glaube ich, auch ziemlich gut gemacht. Bin dann weggegangen, bin aufs Klo und hatte gemerkt, dass ich total feucht gewesen war. Und dann wäre da noch etwas, was sich mit der Scham anstellen lässt, oder vielmehr etwas, das die Scham manchmal von selbst anstellt. Das Beschämende an der Scham ist ihre Passivität. Sie selbst ist eine Hemmung und macht wehrlos. Das ist der tiefe Sinn der Opferscham, nicht handeln zu können, nicht gehandelt haben zu können. Passivität, das Erleiden von etwas, empfinden wir als weiblich. Opfer von Gewalt, egal welchen Geschlechts, empfinden sich, in patriarchal geprägten Kulturen jedenfalls, feminisiert. Worin dann, man muss es deutlich sagen, selbst auch wieder eine Erotik liegen kann. Jean-Jacques Rousseau, der ja, wie wir gehört haben, so sehr um die Keuschheit und Tugend der Frauen besorgt war, hatte selbst ein nicht ganz kleines Schamproblem bezüglich der Züchtigung in seiner Gouvernante, worüber er in seinen Confessions berichtete. Da Fräulein Lambercier uns die Zuneigung einer Mutter entgegenbrachte, besaß sie auch die Machtvollkommenheiten einer solchen, was sie bisweilen, wenn wir es verdient hatten, dahin führte, eine Strafe über uns zu verhängen. Die Androhung dieser für mich ganz neuen Züchtigung hatte viel Erschreckendes, aber nach dem Vollzug fand ich sie in der Tatsache weit weniger peinvoll, als sie es mir in der Erwartung gewesen war. Und das Wunderlichste ist, diese Strafe steigerte sogar meine Zuneigung zu der, die sie mir verabreicht hatte. Denn ich hatte in dem Schmerz und sogar in der Scham eine Art Wollust empfunden. Wer möchte glauben, dass diese im 8. Lebensjahre von der Hand eines 30-jährigen Mädchens empfangene Kinderstrafe für den ganzen Rest meines Lebens meine Neigungen, meine Begierden, meine Leidenschaften bestimmt hat, und zwar in einem genau entgegengesetzten Sinne als dem, der sich natürlicherweise daraus hätte entwickeln müssen. Nicht nur der Schmerz, auch die Demütigung kann Lust bereiten. Perversion nennt man das, diese magische Umwandlung von Schmerz in Lust, von schlimmster Demütigung in erregende Scham. Perversion ist Umkehrung, ist Verwandlung, eine Form von Transformation eben. Wir haben sie nicht in der Hand. Ist sie befreiend? Wer weiß. Aber in jedem Fall ist diese ungeahnte Wendung der Scham sehr aufregend. Und das habe ich dann hinterher einer Freundin erzählt und habe dann erst gemerkt, dass das so eine sexualisierte, dass diese Angst irgendwie ja was gemacht hat bei mir. Und dafür habe ich mich brutal geschämt. Das war das einzige Mal, dass ich das erzählt habe, und das habe ich kaum über die Lippen gebracht, aber es war gut, das zu sagen, weil ich dann das ausgesprochen habe. Und dafür habe ich mich geschämt, dass ich vor so einem Arschloch-Drecksack irgendwie eine Angst habe, die doch dann sexualisiert wird. just requires a little thought. Die Helden des Stumm- und frühen Tonfilms wie Buster Keaton, Charlie Chaplin oder Laurel and Hardy sind Charmfiguren auf der Bühne. Sie spielen Slapstick, das heißt eine Form der Komödie, die auf einer Kombination von Ungeschicklichkeit und Artistik beruht. Da wird Kopf über die Treppen heruntergefallen und aus Fenstern gesprungen. Die Helden schwanken über Abgründen und fallen von riesigen Leitern. Sie hängen an Dachsimsen, stolpern und rutschen aus, verlieren den Halt und landen zielsicher im Dreck. Sie werden gestoßen, getreten, verfolgt, bespritzt und beschimpft, ihre Kleider zerreißen, ihre Hüte zerknüllen und ihre Nasen, au, die tun weh. In einem seiner berühmtesten Filme, Steamboat Bill Jr., kämpft Buster Keaton als zu klein geratener Sohn eines gewalttätigen Bootsunternehmers für seine Liebe und gegen stets neu auftretende Hindernisse. Wobei kämpfen das falsche Wort ist, eher wuselt oder wieselt er sich durch. Klein, flink und erfindungsreich. Wobei jedes, wirklich jedes herumliegende Bootstau zur Stolperfalle wird und zum Anlass akrobatischer Kunststückchen. Im letzten Viertel des Films wütet ein Orkan. Buster stemmt sich, hüpft, springt an gegen den Wind, wird auf einem Krankenhausbett sitzend vom Sturm durch die Straßen getrieben, klammert sich an einem Baum fest, der sich Sekunden später entwurzelt, mit ihm in die Lüfte erhebt. Ikonisch wurde die Szene, in der sich hinter Buster eine Hauswand löst und steil nach vorne kippt, doch der ahnungslose Held bleibt unverletzt, weil passgenau dort, wo er steht, eine Fensteröffnung ihm den Durchschlupf lässt. Die Figuren des Slapstick stehen auf der Verliererseite der Gesellschaft. Sie sind Vagabunden, treten auf als ungeschickte, kleinwüchsige Junggesellen in schlechter Kleidung, die immer hungrig sind, ohne Geld und untauglich zur gewöhnlichen Lohnarbeit. Stets wollen sie ihre Lage verbessern und stets endet das in einer Folge eskalierender Katastrophen. Die Motive ihrer Handlungen sind immer Peinlichkeiten, Hunger, Armut, Einsamkeit, Verfolgung durch die Polizei und Liebessehnsucht. Die Helden des Slapstick tragen die Schamanlässe sogar im Namen. Den Spitznamen Buster erhielt Buster Keaton, weil er schon als Kind in gemeinsamen Varieté-Nummern mit seinen Eltern so gut basten, also überall herunterfallen konnte. Die Art, in der er damals von seinen Eltern auf der Bühne herumgeworfen und geschubst wurde, erregte Aufsehen, weil sie der Kindesmisshandlung ziemlich nahe kam. Charlie Chaplin trat mit riesigen Schuhen und immer löchriger Weste als Tramp auf, und Laurel and Hardy vereinen in ihrem deutschen Namen alles, wofür man sich schämen muss: dick sein und doof. In The Music Box versuchen Laurel und Hardy als Transportunternehmer geschlagene 30 Minuten lang ein Klavier eine steile Treppe hinauf zu bugsieren. Wie oft es ihnen entwischt und alle 100 Stufen wieder herunterrutscht, wie oft es Füße und Finger einklemmt und in dem vor der Zieladresse liegenden Zierteich landet, kann man sich ausmalen. Slapstick, das ist der Schlagstock, mit dem zum Beispiel auch der Kasperl auftritt. Hier heißt das Gerät, das aus zwei miteinander verleimten Leisten und dazwischen befestigten Lamellen besteht, Pritsche. Egal wie Slapstick oder Pritsche geformt sind, ihr Ziel ist es, einen knallenden Ton zu erzeugen, wenn damit die Helden der Komödie eins über die Rübe kriegen. Denn einstecken müssen die Slapstick-Figuren erheblich. Gag. Der Witz bedeutet im Englischen zugleich auch Knebel. Es sind die physischen Auswirkungen der Scham, die in den Begriffen Slapstick und Gag wiederkehren. Die Gewaltsamkeit, das schlagartige Betroffensein, Slapstick, und die Sprachlosigkeit, Gag, angesichts der Scham. Tun, als sei nichts, abwiegeln, wegschauen, nervös an der Krawatte drehen. Der Stummfilm eignet sich so gut für diese Gesten. Aber selbst mit Ton wird ja nicht viel mehr gesagt in diesen Filmen als O und Autsch. Und es kann Stan Laurel auf die wütende Frage, warum passt du nicht auf, meist nur mit einem Röcheln oder Piepsen antworten. Der Slapstick inszeniert die Gewalt und die Stummheit der Scham. Aber etwas ist anders. Der knallende Ton der Kasperlpritsche lässt den Schlag härter klingen, als er tatsächlich ist. So weh tut es gar nicht. Und die Erstarrung ist hier in Bewegung aufgelöst. Die Helden des Slapstick befreien die erstickende Passivität der Scham zu einer wunderbaren Choreografie, die immer wieder von vorn beginnen kann. Sie rennen, sie springen, sie klettern, sie fliegen, sie fallen, sie torkeln, sie rutschen, sie plumpsen, sie schlittern, sie stolpern, kippen, sie explodieren und sie verletzen sich nie. Sie werden verfolgt, aber sie entkommen immer. Sie lösen eine Klimax an Katastrophen aus, aber sie sterben nicht. Und wie dumm auch immer Stan sich anstellt, der wutschnaubende Olli wird ihn nicht verlassen. Das Haus liegt in Trümmern, das Auto zerschellt, aber der Unglückspilz, der gerade noch sich mehrfach überschlagend einen ganzen Berg hinunterpurzelte, steht auf, schlägt sich den Staub aus der Hose und ist unverändert. Zurück auf los, alles kann von vorn beginnen. Im Grunde nämlich ist Charme nichts weiter als ein Slapstick der Gefühle. Ich war 13 an einem Mädchengymnasium und saß neben meiner Freundin im Geschichtsunterricht bei unserem Lieblingsgeschichtslehrer. Ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war. Ich weiß nur, dass meine Freundin irgendwas gesagt hat, das mich so zum Lachen gebracht hat, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe gekichert, ich habe versucht, mich zu beherrschen. Ich habe die Luft angehalten. Ich weiß nicht, was ich alles versucht habe. Jedenfalls hörte ich nicht mehr auf zu kichern. Meine Freundin schaffte das eher, aber ich halt nicht. Bis mein Lehrer irgendwann sagte, so, jetzt geh doch bitte mal vor die Türe. Und wenn es wieder besser geht, kommst du wieder rein, wenn du es geschafft hast. Er war sehr nett. Ich ging also raus, war an allen vorbei, die natürlich auch langsam anfingen zu kichern, als ich dann den Saal verließ. Draußen hörte ich sofort auf zu lachen und habe gedacht, okay, ich gehe jetzt wieder rein. Drück die Türklinke runter und merke schon wieder, nee, es geht schon wieder los. Habe ich wieder losgelassen, bin wieder raus. Das passierte ungefähr 3-4 Mal, bis ich dann schließlich mit Luft anhalten die Tür ganz geöffnet habe, reingegangen bin und so losgeprustet habe, dass die ganze Klasse anfing zu lachen. Und ich glaube, der Lehrer hat mitgelacht. Jedenfalls bin ich dann wieder rausgegangen und habe mich die ganze Stunde nicht mehr getraut, reinzugehen. Ja, habe ich nicht vergessen. Es war in der Grundschulzeit, ich nehme mal an, zweites Schuljahr ungefähr. Da hatten wir ein Schulfest und es gab so von jeder Klasse viele Darbietungen. In unserer Klasse hatte eine Gruppe einen Tanz einstudiert auf der Bühne. Und die Vorführungen begannen. Es war aber so, dass wir erst an sechster Stelle dran kamen oder so. Und ich saß relativ dicht an der Bühne, aber in der Mitte der Reihe. Ja, und die Aufführungen begannen und ich hatte eigentlich vorher noch mal zur Toilette gemusst und habe ich mich nicht getraut, dann noch mal Bescheid zu sagen und zu sagen, ich hätte dann noch mal ein Bedürfnis und habe gedacht, das halte ich schon aus. Es war übrigens Hochsommer. Man trug damals kurze Röckchen. Ja, und dann waren wir dann endlich dran und ich weiß das noch, dass ich so dachte, boah, ich kann jetzt eigentlich gar nicht auf die Bühne, meine Blase platzt. Hat mich aber auch da nicht getraut, irgendwie auszuscheren. Ja, bin mit auf die Bühne, wir mussten uns alle aufstellen, so alle in einer Reihe und irgendwie so an den Armen fassen, wie bei so einer Polka. Die Musik begann und dann ging's los. Ich konnte es nicht halten und Man hat es richtig gehört, wie die Pipi auf die Bühne tropfte. Ich dachte, ich spürte ja, wie es mir die Beine runterlief. Und es war ganz furchtbar. Der Mann, der niemals lachte, so nannte man Buster Keaton. Eine andere Beschreibung für seinen unbewegten Gesichtsausdruck lautete Stoneface, Steingesicht. Denn so extrem auch die ihn umgebenden Situationen sind, so bewegt und beweglich sein Körper darin ist, Buster Keatons Gesicht bleibt unberührt. Umgekehrt grimassiert Stan Laurel in einem fort. Der Mund steht töricht offen. Dann wieder verzieht er ihn zum weinerlichen Kreischen oder zu einem übertrieben dümmlichen Grinsen, so breit, dass die Lippen direkt unter der Nase zu hängen scheinen. Busters unbewegliches Gesicht gegen Stan Laurels überbewegliches. Unangemessen ist beides, denn Unangemessenheit ist eine der Regeln des Komischen. Die Komik hat, wie die Scham, das Zu im Gepäck. Zu groß, zu klein, zu sichtbar, zu unsichtbar, zu schmutzig, zu ungehobelt, zu peinlich. Lachen allerdings sieht man die Helden des Komischen nie. Lachen, das tun nur wir, die Zuschauer. Aber warum eigentlich? Erinnern wir uns noch einmal an die Definition des Leibphänomenologen Hermann Schmitz. Er verstand Scham als die Reaktion auf den Rückschlag einer Initiative, eine Umkehr des Richtungsraums. Wir wollen uns öffnen, uns zeigen, aktiv sein in der Welt und werden vor den Augen anderer zurückgestoßen. Hermann Schmitz beschrieb das auch als Auslieferung des Leibes an ein Übergewicht durchbohrender, zentripetal einstrahlender Richtungen, die die Entfaltung in Weite vereiteln. Da ist sie wieder. Die Scham als Strahl, als Pfeil, der in die eine oder die andere Richtung zeigt. Hast du sie, hab ich sie nicht. Sie kann aber auch zu einem Fluidum werden, das zwischen mehreren Menschen schwebt, wie eine Wolke, eine Atmosphäre, die nicht nur Einzelne, sondern auch ganze Gemeinschaften erfasst. In der Literatur über Scham ist man sich uneins darüber, ob es so etwas wie kollektive Scham überhaupt geben kann. Denn Scham ist ein per se individuelles und auch vereinzelndes Gefühl. Trotzdem kennen wir Situationen, in denen Kollektive als Ganzes beschämt werden. Schulklassen, Sportmannschaften, Familienverbände oder auch Nationen. Die Einzelnen fühlen sich dann als Mitglieder dieser Gemeinschaft verantwortlich für den Fehler, das Vergehen, den Verlust, der diesem Kollektiv anzurechnen ist. Allerdings, darauf weist die Philosophin Hilge Landwehr hin, verstärkt sich Scham nicht im Kollektiv. Anders als bei anderen Gefühlen, die sich als gemeinsame verstärken, wie Freude etwa oder auch Wut, wächst Scham nicht, wenn viele sie haben. Im Gegenteil. Geteilte Scham ist halbe Scham. Schamgemeinschaften können situativ entstehen, etwa wenn peinliche Stille oder eine verlegene Atmosphäre einen ganzen Raum erfasst und von allen Anwesenden gespürt wird. Dasselbe gilt zwischen Menschen. Wer hier die Scham empfindet oder empfinden sollte, ist nicht immer ganz klar. Welch eigenartige Alchemie! Ein anderer kann etwas tun, das mir peinlich ist. Als könne die Scham wirklich die Seite wechseln. Cringe ist der zeitgenössische Name für eine leichte Version der Fremdscham. Wir krümmen uns zusammen, es zieht in der Magengegend, wir fassen uns an den Kopf und können gar nicht hinschauen, zeigen also alle Symptome von Scham, obwohl wir selbst gar nicht betroffen sind. Aus Taktgefühl achten Menschen in der Regel darauf, andere nicht zu beschämen. Beim gemeinsamen Essen etwa verschweigt man, dass sein grünes Blättchen auf den Zähnen des Gegenübers klebt, obwohl es doch so deutlich zu sehen ist. Oder man weist dezent darauf hin, um für die andere eine spätere Schamsituation zu vermeiden. Der Komiker Loriot hat aus diesem Dilemma einen wunderbaren Sketch gemacht. Ein Tauziehen aus dem Sagen wollen, dass im Gesicht des Rendezvous-Herren eine Nudel klebt, ohne sagen zu können, dass im Gesicht des Rendezvous-Herren eine Nudel klebt, die sogar wandert. Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde. Mehr als Freundschaft. Und ich... Nein, sagen Sie noch nichts. Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Sie haben... Vielleicht fühlen Sie, was ich meine, Hildegard. Sie haben da was am Mund. Nein, auf der anderen Seite. Allerdings sind verschiedene Formen von Fremdscham zu unterscheiden. Zunächst ist die geteilte Scham eine Form der Empathie. Die Philosophin Hilge Landwehr spricht daher auch von Mitscham. Man schämt sich mit dem Gegenüber. Weil die Scham aber im Grunde ein egoistisches Gefühl ist, reicht Mitscham meist nicht sehr weit. Sie betrifft oft nur Personen, die uns nahe sind oder ähneln. Und sie betrifft Situationen, die auch uns selbst widerfahren könnten. Nie ganz klar auszumachen ist daher auch, wo das Gewicht der Scham liegt. Schäme ich mich für jemanden oder schäme ich mich für jemanden? Das macht durchaus einen Unterschied. Eine klassische Situation ist, sich als Kind für die Eltern zu schämen. Vor allem während der Pubertät finden Kinder ihre Eltern bekanntlich maßlos peinlich. Auch Eltern schämen sich mitunter für ihre Kinder, wenn die in ihren Augen missraten sind. Um wirkliche Fremdscham handelt es sich dabei aber nicht. Eher schämt das Kind sich, und zwar genau genommen nicht für die Eltern, sondern wegen ihnen, weil sie ja zwangsläufig so etwas wie ein erweitertes Selbst darstellen. Man will einfach nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden. In anderen Fällen steht aber auch das Für im Vordergrund, und dann handelt es sich wirklich um eine Form der Schamübernahme. Etwa, wenn jemand einen Fauxpas begeht, ohne es zu bemerken. Dann schäme ich mich, weil du dich nicht schämst. Irgendwer muss es ja tun. Sich in dieser Weise für jemanden zu schämen, ist eine Form des Mitfühlens, aber gleichzeitig auch eine Distanznahme, denn sie sagt, ich weiß, dass du dich schämen müsstest und mache es daher besser als du. Ein Quäntchen Arroganz ist bei der Fremdscham immer auch dabei und beim Cringe ist diese Arroganz sehr offensichtlich. Guck mal, der guckt immer so süß trottelig. So leicht behindert. Du kannst in die Scheide von meiner Freundin gucken, ich kann in die Scheide von deiner Freundin gucken. Und wir können beide noch in zwei Extrascheiden gucken. Ist das eine Geschlechtskrankheit, oder? Jetzt tut nicht so, das meine ich ernst. Als ich reinkam, es riecht in der ganzen Schule, riecht es hier leicht nach Kacke. Ein neues Genre, oder besser, ein altes in neuem Gewand, ist die sogenannte Cringe-Comedy. Hier geht es darum, Peinlichkeiten bis zur Schmerzgrenze und über sie hinaus auszustellen. Es ist nichts weiter als eine Variante der Clownerie, der Rolle des Buffos oder des Hofnarren, der anderen den Spiegel vorhält, indem er sich zum Narren macht. Ich und du. Die Seiten sind sauber nie zu trennen. Wie im Wirbel und beim Hütchenspiel ist die Scham mal hier, mal dort oder... Oder nirgendwo. Denn schämen sich die Slapstick-Helden? Nein, die sind schamlos. Damit wir uns für sie schämen können. Wir krümmen uns in den Zuschauersesseln und cringen und stöhnen für die Clowns auf der Bühne. Damit wir uns für uns selbst nicht schämen müssen. Es ist ein fein austariertes Spiel der Katharsis und es kann schnell, wie man so schön sagt, in die Hose gehen. Es kann in Gewalt abgleiten, Geschmacklosigkeit und Beleidigung. Die Helden des Slapstick sind schamlos, deshalb schämen wir uns an ihrer Stelle. Oder besser, wir würden uns schämen, wenn wir nicht lachen dürften. Denn das ist ja der Zauber des Spiels. Wir dürfen hinschauen wie billige Voyeure, wo wir sonst wegschauen müssten. Wir dürfen lachen über das, was uns sonst das Taktgefühl strengstens verbieten würde. Niemand schaut interessiert hin und lacht, wenn ein Passant auf der Straße auf einer Bananenschale ausrutscht und schmerzhaft fällt. Außer es handelt sich um Buster Keaton. Der Slapstick befreit uns vom Zwang zur Empathie. Und wo ist die Scham? Weg. In diesem Moment ist sie weder hier noch da. Sie ist aufgelöst im Spiel. Denn die Bühne ist befreite Scham. Ich erinnere mich an ein Faschingsfest, da war ich vielleicht 5 und war verkleidet als ein kleiner Prinz und musste bei einem Faschingsspiel, weil ich verloren habe, eine Schwedenbombe als Ganzes in den Mund stecken und runterschlucken und dabei auf unseren runden Esstisch steigen. Und alle haben mich angeschaut und das war ein furchtbares Schamgefühl. Dieses, ich muss unter den Augen aller anwesenden Freunde und Familie diese Schwedenbombe runterschlucken. Das war ein richtiger Schamgefühl. Ja, spüre ich heute noch im Hals, wie die da drin steckt, die Schwedenbombe. Genauso wie alle Geburtstage, wenn sie mich besungen haben. Auch so ein komisches Mischgefühl zwischen sich freuen auf etwas und dann gleichzeitig so fürchten, dass man gleich im Zentrum ist und alle Augen sich auf einen richten und einen besingen und man weiß gar nicht, wie man reinschauen soll. Im Religionsunterricht wurde eine Frage gestellt, wie man das versteht, was da gelesen wurde, und ich habe was erzählt und dann wurde die Lehrerin ganz still und bedächtig und sagte, das ist total interessant und wahnsinnig gut, was du gerade erzählt hast. Ne? Das ist also eine richtig, richtig gute Wiedergabe. Und dann meldete sich eine Klassenkameradin und sagte, ich glaube, Christoph hat genau das Gegenteil gemeint. Der hat auch das und das gesagt. Und ich habe dieses Lob so genossen und merkte halt auch eigentlich, dass innerlich ist das gar nicht das, was ich meinte, aber es war so schön irgendwie, dass ich wirklich so gelobt wurde. Und auf einmal stand ich völlig entblößt da und die Lehrerin guckte mich an und sagte, nein, nein, war das so? Und ich habe rumgestammelt und musste dann zugeben, dass genau das andere eigentlich der Fall war. Und da habe die Enttäuschung der Lehrerin halt dann auch schwer verdaut. Die Bühne ist befreite Scham. Ist die Bühne befreite Scham? Oft jedenfalls ist auf die Nähe von Bühne und Scham hingewiesen worden. Der Theaterwissenschaftler Hans Thies Lehmann nannte die Scham ein verborgenes Zentrum des Theaters. Denn Scham artikuliert das ganze Spiel von Verhüllung und Entbergung, Verkleidung und Zeigen, Verrätselung und Offenbarung. Alles enthüllen, demonstrieren, mitteilen ist an den Prozess der Darstellung gebunden. Und die ist nicht ohne Verbergung, Aufschub und Entzug denkbar. Nicht ohne Maske, nicht ohne Scham. Auf dem Theater, griechisch Theatros, der Schaustätte, dem Ort des Sehens, geht es genau um das, was auch die Scham auslöst. Das Angeblicktwerden, eine Enthüllung. Hans Thies Lehmann behauptet daher auch, die Scham selbst sei theatralisch verfasst. Wer auf die Bühne tritt, zeigt sich, präsentiert sich, verhüllt sich aber auch zugleich in einer Rolle. Nirgends ist diese Dialektik der Scham von Ausstellen und Verbergen so deutlich wie hier, im heiklen Moment des Auftritts, der bewussten zur Schaustellung. Gleichzeitig geschieht hier etwas mit der Scham. Die Bühne inszeniert die Lust am Sehen und am Darstellen, am Voyeurismus und Exhibitionismus. Diese Triebe sind schambesetzt und zugleich extrem erregend. Verbotenes Anschauen, ohne involviert zu sein. Sich in schockierend nackter Weise zeigen, ohne berührt zu werden. Passiv und aktiv. Scham und Stolz. Nähe und Distanz. Macht und Ohnmacht. Dieses Zusammenspiel wird auf der Bühne verhandelt und zugleich transformiert. Das Theater kreist um die Grenze zwischen Ich und Du und die Scham dazwischen. Auch bezeichnet Hans Thies Lehmann die Scham als das verborgene Zentrum des Theaters, denn Scham ist der Affekt, der in jedem Moment darin provoziert und überwunden wird. Die Scham ist das Zentrum des Theaters und zugleich ist sie selbst theatralisch. Sie inszeniert und verkörpert schlicht und ergreifend das Drama der eigenen Existenz vor den Augen der anderen. Oder formulieren wir es so: Die Scham ist eine veritable Drama-Queen. Ich fühle mich selten ausgelacht auf der Bühne. Wenn gelacht wird, empfinde ich das meistens als Bestätigung, weil die Leute ja irgendwas erleben und dafür bin ich da. Also ich mache mich eigentlich zum Trottel, das ist dann meine Arbeit und dafür werde ich belohnt. Das ist cool. Das hat man nicht im echten Leben. Die Schauspielerin Julia Riedler. Ich würde sagen, die Scham ist ein künstlerischer Kompass. Die Scham führt mich als Künstlerin zu Momenten, zu Goldgräben. Also wenn ich rauskriege, wofür sich meine Figur schämt, dann weiß ich, worum es geht bei der Figur. Und genauso ist es aber auch auf der realen Ebene mit mir als Schauspielerin. Wenn ich dahin komme, dass ich mich schäme, weiß ich, es beginnt spannend zu werden. Für mich ist durch die Scham zu gehen ein transformativer, emanzipatorischer Prozess. Und eigentlich will ich nichts anderes sehen auf Bühnen. Für meinen persönlichen Geschmack, ich will Mut sehen auf der Bühne und Lust. Und das ist nie frei von Scham, weil Scham uns was kostet. Und ich möchte Menschen sehen, die was riskieren, also die nicht irgendetwas trauen, irgendwas, große Ideen sich trauen, sondern die sich trauen. Also trauen, sich möglich zu machen, sich zu zeigen, sich zu entwickeln. Das kann man auf Bühnen wie mit einer Lupe beobachten, ob Leute das machen oder nicht. Du kannst nicht fliehen auf Bühnen vor solchen Prozessen. Und darum ist die Scham der Wegbegleiter dahin. Julia Riedler, Jahrgang 1990, wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Sie war Ensemblemitglied im Schauspielhaus Hamburg, im Schauspiel Köln und an den Münchner Kammerspielen. Sie wirkte an etlichen Hörspielen und Fernsehfilmen mit und ist jetzt als freischaffende Künstlerin in verschiedenen Bühnenproduktionen zu sehen, unter anderem als Fräulein Else am Volkstheater in Wien und in den Münchner Kammerspielen, wofür sie von der Zeitschrift Theater Heute unlängst als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet wurde. Anders als beim Film tritt die Schauspielerin auf der Theaterbühne in eine direkte Beziehung mit dem Publikum. Bühnensituationen sind Beziehungsarbeit und Schamarbeit mit dem Publikum. Sobald ich auf die Bühne komme, dafür schäme ich mich eigentlich schon. In die Begegnung zu gehen mit dem Publikum, das ist wirklich unfassbar beängstigend. Und bei Fräulein Else zum Beispiel, dem Stück im Volkstheater, da gehe ich nicht auf die Bühne am Anfang, sondern starte im Publikumsraum. Und da sind die Leute oft verwirrt, weil es ja die Erwartung der Leute ist, dass die Schauspielerin auf der Bühne auftritt mit Bühnenlicht und Kostüm trägt. Und jetzt bin ich da aber mit relativ unauffälligem Kostüm zwischen den Leuten in den Reihen und spreche sie an. Und das führt manchmal zu Situationen, die den Leuten unangenehm ist. Und Begegnung auszuhalten, obwohl man merkt, es ist dem Gegenüber unangenehm, ist wahnsinnig aufregend. Und da kriege ich manchmal richtig Gegenwind. Bei einer Vorstellung hat eine Dame ganz laut reingerufen: Gehen Sie doch endlich auf die Bühne und fangen das Stück an. Das war krass, weil da habe ich mich schon erstmal wie so geschämt durch ihre Zurechtweisung an mich, weil sie mich so hingestellt hat, als würde ich was falsch machen. Und ich wusste ja, ich mache etwas, was ungewöhnlich ist. Und in diesem, ich mache etwas, was ungewöhnlich ist, werde ich dann zurechtgestutzt. Das ist natürlich wie ein verletzlicher Prozess so. Aber das Ding ist, ich war da innerhalb der Figur. Ich war da in der Figur Fräulein Else und habe improvisiert, aber mit Schnitzlertext improvisiert. Also die Schauspielerin war da und hat die Figur gespielt mit dem fiktiven Text. Aber die Dame war trotzdem verwirrt, weil es nicht auf der Bühne stattgefunden hat. Und mir war es dann aber in dem Moment wichtig, dass ich nicht einfach pissig zurück sage, ja, hau doch ab, wenn es dich nicht interessiert oder sowas. Sondern ich bin dann zu ihr, also sie saß so in der Loge, da auf der Seite. Und dann meinte ich so, einen Moment, ich komme kurz zu Ihnen. Und dann bin ich so da in die Richtung hingegangen, so nah ich konnte. Und habe versucht, der Frau eigentlich näher zu kommen, statt die Scham wie so gewinnen zu lassen und zu sagen, ja, dann hau doch ab oder ich hau ab oder ich mach das, was du willst, ich erfülle deine Erwartungen oder du geh oder so oder wir lassen es zerbrechen jetzt. Und dann habe ich immer wieder im Laufe des Stücks versucht, mit der Frau wieder in Kontakt zu kommen und mit ihr da drüber zu sprechen, ob sie sich gerade schämt, ob ich mich gerade schäme. Und das war super aufregend. Ich würde sagen, wir haben da zusammen eine Entwicklung gemacht. Vielleicht hat sie sich fremd geschämt. Vielleicht habe ich mich geschämt in dem Moment, aber ich würde sagen, am Ende hat sie uns verbunden, die Scham, und da wir uns nicht auseinanderreißen lassen. Das Stück Fräulein Else basiert auf der gleichnamigen Novelle von Arthur Schnitzler und ist der innere Monolog einer Tochter aus gutem Hause, die den Bankrott ihres Vaters abwenden kann, wenn sie sich an den reichen Kunsthändler Dorstey verkauft. Der verlangt nichts weiter für den Kredit, als Else 15 Minuten lang nackt ansehen zu dürfen. Else befindet sich in einem klassisch erpresserischen Konflikt. Entweder sie liefert ihren Vater ans Messer oder sich selbst. Aber egal wie sie sich entscheidet, entehrt ist sie in jedem Fall. Schnitzlers Fräulein Else ist also ein veritables Schamdrama, das Julia Riedler und die Regisseurin Leonie Böhm als 100 Jahre alten MeToo-Fall interpretieren. Im Gegensatz zu Schnitzlers Else muss die neue Else nicht in den Selbstmord fliehen. Wer aber schämt sich da eigentlich auf der Bühne? Die Schauspielerin oder die Theaterfigur? Julia Riedler unterscheidet drei Ebenen: die Figur, um die es im Stück geht, die professionelle Schauspielerin und die Privatperson. Wie die drei sich zueinander verhalten, kann von Stück zu Stück sehr unterschiedlich sein. Wichtig sei die Tiefenbohrung. Wenn ich eine Figur spiele, die sich für eine bestimmte Sache schämt, dann untersuche ich als erstes, also auf der Ebene der Schauspielerin, die arbeitet dann und die untersucht dann, aha, ich verstehe, ich analysiere, die Figur schämt sich dafür, wie ist es bei mir als Privatperson, und bohre dann einen Weg, einen Glitch, eine Tiefenbohrung zwischen der Figur durch die Schauspielerin zur Privatperson. Und dadurch wird's real. Und manchmal geht es schief. Es gab einmal einen Moment in einem Stück im Dickicht der Städte von Brecht, das war eine Inszenierung von Christopher Rübing an den Münchner Kammerspielen. Es war inszeniert, dass ich mich von jemandem aus dem Publikum anspucken lassen sollte. Und ich habe jemanden gesucht, der mich anspucken möchte. Und in den vier Vorstellungen, die wir davon nur gespielt haben, habe ich immer wen gefunden. Und das war aber schon ein wilder Prozess, weil angespuckt zu werden von jemandem, da ist es zum Beispiel genau dieser seltsame blurry Zustand. Bin ich jetzt privat? Bin ich eine Figur? Bin ich die Schauspielerin? Wer wird da jetzt angespuckt? Das war so angelegt, dass meine Figur hat das wirklich gebraucht. Das war wichtig für meine Figur. Ja. Als Schauspielerin habe ich das Bedürfnis, das möglich zu machen. Ich muss das schaffen, damit die Szene funktioniert. Die Privatperson, ich persönlich, ich habe mich schon vor Corona ständig desinfiziert und habe mega krass Berührungsängste mit so unhygienischen Sachen. Und für mich war das gerade auch deshalb extrem aufregend, weil es mich wahnsinnig viel gekostet hat, weil ich sowas nie machen würde privat. Und es war eigentlich trotzdem immer schön aufregend, aber es gab einmal eine Situation, da hat mich dann ein junger Mann angespuckt und es war auf so einer Weise, dass es beschämend war für mich. Und ich habe eigentlich bis heute nicht ganz verstanden, was jetzt da der Unterschied war. Aber ich hatte das Gefühl, es hat ihm privat so sehr Spaß gemacht, dass dieser fiktive Rahmen eingebrochen ist, der uns geschützt hätte in dem Moment. Shame on you. Ain't nobody clean in this room. You're either a victim, a hero, a villain. Shame on you. Shame on me. The illusion of intimacy. I gave you my heart and you stepped on my heart. Shame on me. Rainer Selin, geboren 1963, ist als Schauspieler hauptsächlich in Filmen zu sehen. An mehr als 100 Produktionen war er in den letzten 20 Jahren beteiligt. Begonnen hat er seine Karriere allerdings am Theater. Ich bin dann da so manchmal durch die Gänge gelaufen, sehr nervös und sehr konzentriert, dass ich diese Nervosität in etwas anderes verwandle, dann gleich, wenn ich auf die Bühne gehe und so. Und dann traf ich Kollegen, die meinten, oh, ich bin so verspannt im Moment, aber gleich gehe ich auf die Bühne und dann ist das weg. Und ich dachte so, wow, also dass die auf der Bühne so eine Freiheit erleben und die Bezeugung ihres Daseins sozusagen, dass irgendwie da in großen Theatern dann an die 1000 Leute da sitzen, die bezeugen, dass es dich gibt auf der Bühne und dass das irgendwie toll ist. Und das entspannte die. Und für mich war das immer eher so eine Art Prüfstein, glaube ich. Es ist die Überwindung der Angst vor der Beschämung, die dem Schauspieler seine Präsenz gibt. Ohne diese Angst, ohne diese Scham, wirke eine Figur zweidimensional und flach, meint Selin. Vielleicht sei auch eine gewisse Angstlust dabei, sich den Blicken zu stellen, hinauszutreten auf die Bühne und diesen Moment der Überwindung zu spüren, ich mach das jetzt. Das Publikum ist Motor und Zeuge dieses Prozesses. Interessanterweise vergleicht Rainer Selin die Rolle des Publikums mit der eines Elternteils, das das Kind liebevoll beim Spielen beobachtet. Kinder brauchen ja auch die Eltern, so um sich wahrzunehmen. Und es ist vielleicht so, als wenn die Kinder sagen, guck mal Mama, guck mal, was ich hier mache, guck doch mal. Und die Mama sagt dann, oh ja, das ist ganz toll. Und dass ich das auch irgendwie vielleicht auch auf die Bühne übertragen kann. Wenn es gelinge, das Publikum zu einer Art wohlwollendem Elternteil zu machen, dann sei die Sache sehr lustvoll und energetisierend. Wesentlich, gerade am Theater, ist aber auch der Blick des Regisseurs oder der Regisseurin. In den Proben wird bewusst und gezielt und oft auch brutal mit Scham und Beschämung gearbeitet. Und es gibt dabei zwei Weisen des Zugangs. Also es gibt ja diese Unterscheidung der Regisseure in Gärtner und Dompteure. Also zumindest früher war das mal so. Und der Gärtner, der sieht sowas wachsen und pflegt das und hegt das und dann entsteht sowas wie eine Figur. Und dann öffnet man sich auch gern für die Gefühle, die da so kommen sollen. Und so diese Dompteure, die einfach mit Druck arbeiten und auch Beschämung. Und dann sieht man so Vorstellungen, die wahnsinnig viel Leuchtkraft haben vielleicht, wie die von Schlee früher zum Beispiel, wo so ganze Chöre so reinkamen und auf einmal war da so eine wahnsinnige Energie im Raum. Und dann hört man aber von dem Probenprozess, dass der so mit ganz viel Druck und Angst gearbeitet hat. Und Leute wirklich mit Angst auch noch auf die Bühne gehen. Und natürlich hat das immer eine irre Energie. Das kann mich sogar beim Zuschauen interessieren, aber beim Machen interessiert es mich jetzt Gott sei Dank überhaupt nicht mehr. Dompteure und Gärtner. Rainer Selin hatte gleich zu Anfang seiner Theaterkarriere eine schlechte Erfahrung mit einem dieser Dompteure machen müssen. Fortwährende Demütigung in den Proben, Zwang, über die eigenen Grenzen zu gehen. Also es war ganz am Anfang meines ersten Engagements an diesem großen Theater und ich hatte eine große Rolle und der Regisseur hatte mich auf den Kicker. Und da gab es Beschimpfungen und da flogen auch schon mal Sachen nach mir und einen Tag hatten wir so eine Probe, so eine Gruppenszene mit anderen Schauspielschülern und ich sollte mich dann vor diesen Leuten hinknien und inbrünstig um mein Leben beten. Aber nicht in der Figur, sondern ich als Rainer. Und alle waren super betreten und dann habe ich das aber gemacht. Und da ist irgendwas passiert. Da hätte ich sagen sollen, nee, das mache ich nicht. Das hätte mich, glaube ich, eher nackt ausgezogen vor denen, als mich dahin zu knien und zu beten, ja, vor diesen meinen Kollegen. Aber damals dachte ich, naja, so ist das, Schauspielerei, da muss man wohl durch. Und dann ging das auch weiter, noch Wochen bis zur Premiere mit anderen Erniedrigungen. Und das war schlimm, da bin ich dann auch jede Nacht mit Albträumen aufgewacht. Und diese Angst ging dann auch beim Spielen nicht weg. Ich bin dann aber sehr, sehr erfolgreich gewesen mit dieser Figur. Aber ich war eigentlich angstkrank in der Zeit. Die Rolle, die Celine damals spielen musste, wurde zwar seine erfolgreichste am Theater, aber sie führte auch zu einem Vertrauensverlust, der nicht zu reparieren war. Als sich die Gelegenheit ergab, wechselte Rainer Celine zum Film. Der Blick der Kamera ist anders als der des Publikums. Auf der Bühne zu sprechen sei wie ein Vortrag, während die Arbeit mit der Kamera eher einem Gespräch gleiche. Auch vor der Kamera geht es darum, sich zu öffnen, die Scham zu spüren und zu überwinden. Aber all das findet je nach Regisseurin pragmatischer statt als im Theater und in einem geschützteren Rahmen. Die Angst, vor den Augen der anderen zu versagen, bleibt aber immer. Also alle Schauspieler, die ich kenne, die haben diesen Angsttraum, dass sie auf der Bühne stehen und nicht mehr wissen, was jetzt kommt. Aber sie sind dran. Und alle Kollegen gucken einen an und man hat keine Ahnung, was jetzt kommen soll. Und man weiß nicht mal mehr, in welchem Stück man ist und so. Das ist ja so eine Art Schamtraum. Also Angst vor der Scham, dass man auf der Bühne steht und vor den Leuten total versagt. Und das auch nicht cool nehmen kann und sagen kann, ja, Gott, gibt Schlimmeres. Und ich glaube mal davon ausgehend, dass diesen Traum wirklich, ich glaube wirklich alle kennen, kann man sagen, es gibt immer eine Angstbewältigung auf der Bühne. Gerade für ältere SchauspielerInnen wird die Gedächtnisleistung unter anderem zum Problem. Wenn Körper und Kopf nicht mehr so funktionieren wie früher, wenn der Text nicht mehr verfügbar ist. Wie schambesetzt muss das sein, die eigene Rolle nicht mehr zu finden. Den Kontrollverlust, den das Alter mit sich bringt, sichtbar und hörbar mit auf die Bühne zu nehmen. Viele DarstellerInnen hören spätestens dann mit dem Schauspiel auf. Es sei denn, sie heißen Marianne Hoppe. Die Marianne Hoppe hatte eine Riesenrolle in einer Inszenierung und die konnte sich auch gar keinen Text mehr merken. Das heißt, die Soufflöse stand mit auf der Bühne, also wirklich mit auf der Bühne neben ihr und hatte ihr die ganze Zeit den Text vorgesagt. Und die Hoppe hatte halt das Selbstbewusstsein, das gehörte dann einfach dazu, dass diese Frau, die war vielleicht auch in ihren späten 70ern oder vielleicht sogar noch älter, dass sie einfach ihren Text nicht mehr behalten konnte. Und die stand dazu. Und das hat sie dann so durchgezogen. Und das war dann für sie nicht mehr schambesetzt, sondern es war so offen, dass es zur Performance wurde. Und man sagte dann, ja, so geht's ja auch. Auf der Bühne dreht sich alles um den Körper. Den dicken, den dürren, den gekrümmten, lächerlichen, erhabenen, zerschundenen, stolzen, akrobatischen, den sichtbaren oder unsichtbaren, den nackten und verhüllten, den alten und jungen, denn der Körper selbst ist die Bühne der Scham. Und die Scham ist ein Drama. Drama, das heißt Konflikt, aber auch Handlung und Veränderung. Die Scham will verstecken. Und etwas geschieht mit ihr, wenn sie gegen alle Intuition auf die Bühne tritt, wenn sie bewusst ausstellt, was verborgen sein sollte. Es geht hier nicht darum, sie abzuwehren, auch nicht sie ins Gegenteil zu verkehren. Im besten Fall geht es darum, sie in Bewegung zu bringen. Die Bühne ist der Zustand eines als ob. Ein Spiel, eine Erprobung, sie ist der Narrenspiegel. Durch diese Verdoppelung, den kleinen Riss, die winzige Verschiebung gegenüber der Realität ist Freiraum und Transformation möglich. Und je ehrlicher, je gefährlicher die Scham mit der Wirklichkeit spielt, desto intimer trifft sie uns. Rainer Selin erzählt von einer Solo-Aufführung der großen Theaterkünstlerin Viviane de Moink in Bochum. Sie sei damals mindestens Ende 60 gewesen und zog sich ohne viel Bewegung langsam auf der Bühne aus. Die stand auf der Bühne in ihrer Unterwäsche, fast nackt und sehr, sehr selbstbewusst, in so einer Attitüde wie diese Helmut-Newton-Kriegerin. Und dann hat sie, ohne was zu verändern, hat sich bei ihr total die Temperatur verändert. Und auf einmal hat man so eine ganz große Verletzlichkeit und Scham gespürt bei ihr. Das hat sie aber hergestellt, das hat sie entschieden, das hat sie zugelassen. Das war Teil der Performance sozusagen. Alle konnten diese Veränderung spüren. Die Röte der Haut, die Temperatur des Körpers, die Öffnung der Performerin in ihrer Scham. Ein paar Minuten lang stand Viviane de Moink so vor dem Publikum und dann transformierte sie sich wieder zurück in die stolze Bühnenhaltung. Und das war ganz ohne den Körper oder die Position des Körpers oder irgendwas zu verändern. Und das war irre, wo man gemerkt hat, okay, also hier wird die Scham zugelassen und hier wird sie uns gezeigt und das ist etwas total Schönes und Berührendes. Das war ein irrer Moment und ich glaube, dass das einen eben sehr berühren kann, die Scham, die man auf der Bühne zulässt und zeigt und dem Publikum schenkt. Shame on you. Ain't nobody clean in this room. You're either a victim, a hero, a villain. Shame on you. Shame on me, the illusion of intimacy. I gave you my art, and you stepped on my heart. Shame on me. Die Scham als Triebfeder, als Kompass, als Energielieferant, als Grenzwache zwischen mir und anderem, als Hüterin der Ehre, als Schutzraum. Die Scham als Entblößung und Kontrollverlust, als Ausgesetztsein, als Gewalt, Hierarchie und Demütigung. Die Scham als Korsett, als Hemmung, als Knebel und Rückschlag der Initiative. Die Scham als Blick des anderen, als Intimität, als Berührbarkeit. Die Scham als Doppelgesicht, enthüllend und verbergend, belebend und erstickend, annähernd und entfremdend, ich zentriert und du gierig, außen und innen geleitet. Die Scham als Schwester der Schuld. Wir sind einen langen Weg gegangen von der leiblichen Erfahrung. Wie fühlt sich Scham an? Zur Existenzphilosophie, zu Jean-Paul Sartre und dem Blick durchs Schlüsselloch, zu Sören Kierkegaard und der Vertreibung aus dem Paradies. Wir fragten nach den historischen und kulturellen Ausprägungen der Scham und nach diesem eigenartigen Prozess der Zivilisation, der laut Norbert Elias mit einer Verinnerlichung der Scham einhergeht, weil ja jetzt immer Engel zugegen sind. Wir folgten mit Philomela und Procne der Gewalttätigkeit der Scham, diesem Pfeil, der die Richtung wechseln und die Seiten tauschen kann. Hin und her geschoben wird die Scham, vom Täter zum Opfer und dient als Agent, auch für Schweigen, Vertuschung, Missbrauch und Unterdrückung. Sie dient aber auch, in der Umkehr, als Werkzeug für politische Kämpfe und schamlose Befreiung. Oder sie gebiert Lust in der Perversion. Zuletzt stellten wir die Scham auf die Bühne, ihr eigentliches Element. Da wohnt sie schon lange, eng verwandt mit der Maske. Wir folgten ihrem Lachen über Buster Keaton und alle Clowns, die auf die Nase fallen, und ihrer ernsteren Rolle im Schauspiel. Wir sahen die Scham als Drama-Queen und Slapstick der Gefühle. Zu Ende kommen kann man nicht mit ihr. Scham übers Dick und Dünn sein, übers Arm und Alt sein, über Schwarz und Weiß sein, Scham und Schüchternheit, Scham und das schlechte Gewissen, so viele Themen sind noch offen. Ewig wird diese Geschichte weitergehen, solange es Gesellschaft gibt. Die Scham regelt alles im Umgang miteinander. Alles, was nicht in Gesetze passt. In der Paradieserzählung kommt die Scham nach der Schuld. Sie entsteht, nachdem Adam und Eva das Gebot Gottes übertreten und vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Jetzt spüren sie, dass sie nackt sind. Einmal vertrieben aus dem Paradies, draußen in der Welt, setzt sich die Scham in den Kindern des ersten Menschenpaares fort. Und sie wird zum Grund weiterer Schuld. Der Theaterwissenschaftler Hans Thies Lehmann weist auf diesen interessanten Aspekt hin. Eine neuere Auslegung des biblischen Mythos von Kain und Abel lenkt die Aufmerksamkeit auf den Moment, bevor Kain schuldig wird. Da geschieht es, dass Gott seine Opfergabe nicht gnädig ansieht. Bevor es zur mörderischen Wut auf den Bruder kommt, hat Gott, Kain, den Respekt versagt. Erinnern wir uns, die charakterlich ungleichen Brüder bringen beide ein Opfer dar. Der Rauch des verbrannten Schafes von Abel steigt auf zum Himmel, zu Gott. Der Rauch der Kornähren Kains aber wird niedergedrückt, wendet sich zurück zur Erde. Kain ist beschämt. Vor den Augen seines Bruders wird er von Gott gedemütigt. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Wer hat da angefangen? Warum liebt Gott den Kain weniger als den Abel? Die Prüfung des alttestamentarischen Gottes ist zu schwer und nicht gerecht. Vielleicht ist es noch nicht einmal eine Prüfung, sondern schlicht eine Ablehnung. Und so beginnt die Geschichte des Brudermords und der Tragödie. An ihrem Anfang stand die stumme, unbegründete Beschämung. Genauer, eine unvordenkliche Bevorzugung des anderen. Von Kain bis Kafka weist das Schuldgefühl hinter sich zurück auf eine primordiale Nichtigkeitserfahrung. Eine maßlose Abweisung im Blick, der doch nichts anderes meinen und getroffen haben kann als den Körper. Alle Schuld kennt Ökonomie. Maßlos aber ist jener Affekt der Beschämung, der angesichts einer Bevorzugung, Benachteiligung entsteht. Gott hat es vorgezogen, vorzuziehen. Hätte Kain doch getanzt wie Buster Keaton. Hätte er sich doch nur verwirrt am Kopf gekratzt wie Stan Laurel. Hätte er das doch nur vermocht. Lässt sich die Scham beherrschen? Lässt sie sich überleben? Lässt sie sich in etwas Gutes verwandeln? Im Grunde geht es immer um die Frage, nimmst du, mein Gegenüber, das Opfer an? Das Opfer meiner Schwäche und Selbstentblößung. Es gibt keine Garantie dafür und vermutlich auch kein Recht darauf. Nur die Liebe kann die Scham aufheben. Von Friedrich Nietzsche stammt der Satz: Alles, was tief ist, liebt die Maske. Alles, was tief ist, liebt die Scham. Ohne Scham kein Verbergen, ohne Verbergen kein Öffnen, ohne Öffnen keine Intimität. Ohne Intimität keine Liebe, ohne Liebe keine Erlösung. Ist das zu kitschig für einen Schluss? Ich war etwa 10. An unserem Klingelschild stand DR. Und dann unser Familienname. Ich habe immer gedacht, DR heißt klingeln. Und habe das auch nie hinterfragt. Also schon als kleines Kind habe ich das gedacht, als ich anfing zu lesen, und habe das dann einfach nie mehr hinterfragt. Und als ich dann 10 war und bei einer Freundin war, stand auf deren Klingelschild mit deren Familiennamen Drrr, Drrr. Das hieß für mich zweimal klingeln. Als ich das irgendwie zu Hause erzählte, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, beim Abendessen, und ich von dieser Freundin erzählte und dass man da zweimal klingeln muss und wie ich da drauf komme, habe ich das erzählt. Und meine ganze Familie fing schallend an zu lachen. Und ich habe mich so geschämt, weil ich überhaupt nicht wusste, warum die überhaupt lachen. Und mich auch gar nicht mehr getraut habe zu fragen. Weil ich wusste, es war irgendwas, was ich eigentlich wissen müsste, aber es einfach nicht wusste. Sie hörten Unsagbar peinlich. Eine lange Nacht über Scham. Eine Sendung von Andrea Rödig. Es sprachen Veronika Bachfischer, Mirko Böttcher und Mike van Severin. Ton und Technik Christoph Richter. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über eine der großartigsten Landschaften der Erde, in der sich zugleich seit Jahrhunderten die größten Dramen der Zivilisation abspielen. Der Amazonas. Unvorstellbar großer Urwald in seinem ursprünglichen Sinne. Natur in Potenz, möchte man fast sagen. Lebensraum für viele einzigartige Pflanzen und Tiere, aber auch für indigene Völker, die seit Jahrtausenden ein Leben im Einklang mit dem Urwald führen. Und beides wird zerstört im Namen der Zivilisation und des Wohlstands. Der Lebensraum der Menschen seit Beginn der Kolonialisierung vor 500 Jahren und der Urwald, die grüne Lunge der Erde, die uns am Leben hält. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht der nächsten Woche von Andreas Weiser. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.